Im Sommer 2007 geht es dann aber um eine iranische Firma namens Aban Commercial und die Lieferung von Graphitzylindern, Material, bei dem alle Alarmlampen angehen. In diesem Fall lässt Carly die Rechnung über ein Eurokonto bei einer chinesischen Bank begleichen, das, so schließen die US-Ermittler, in Wahrheit seiner alten Firma Limt zuzuordnen sei, aber ebenfalls auf den Namen Wealthy Ocean Enterprises Limited läuft. Hier kommen die vor einigen Jahren an uns geleakten Panama Papers ins Spiel. Denn dort finden wir diese Firma, die Wealthy Ocean. Damit sitzen wir auf Informationen, die den Ermittlern Morgenthaus verborgen waren. Denn die Panama Papers wurden uns erst 2015 zugespielt. Für wen die panamaische Kanzlei Mossack Fonseca Geld versteckte, war bis dahin ein gut gehütetes Geheimnis. Dann eher nicht mehr so. Weil wir seitdem Daten zu 250.000 Offshore-Firmen jederzeit auf unseren Laptops abrufen können, am Küchentisch oder im Büro. Die Reichtümer von korrupten Staatschefs genauso wie Carlys Versuche, die Ermittler in die Irre zu führen. Einmal kurz Luft holen. Wir rekapitulieren. Carlys Limt ist aufgeflogen, hat sich einfach mehrere neue Firmen besorgt, in China, aber auch im Ausland. Damit kann er theoretisch wieder überall unbelastet mitspielen. Wie das genau geht? Also, die Wealthy Ocean ist im Sommer 2006 von Mossack Fonseca Angestellten als sogenannte Vorratsfirma gegründet worden. Es sind Briefkastenfirmen, die von einem Dienstleister auf Vorrat eingetragen werden. Sobald ein Kunde sie braucht, kann er sie sofort übernehmen und einsetzen. Gleichzeitig aber wirken sie so, als seien sie schon lange aktiv. Am 19. Januar 2007 werden die Anteile der Firma dann an eine Person namens Wang Quexia überschrieben. Und schon wenige Tage später dient Wealthy Ocean Enterprises Limited offenbar als Tarnfirma für Carly. Wir schreiben den Namen Wang Quexia in unseren Blog, ebenso die zugehörige Ausweisnummer und die Adresse. Chahayang, Gan'an. Jener Landstrich also, in dem einst Mäuse vom Himmel gefallen sein sollen und später Li Fang Wei zur Welt kam. In der Anklage von Robert Morgenthau steht der Name nicht. Möglicherweise kommen wir über diese Person weiter. Morgenthaus Ermittler haben dafür Hinweise, dass Wealthy Ocean Enterprises Limited Geld für Carly in Empfang genommen hat, zumindest bis Mitte August 2007. Also setzen die US-Behörden gleichzeitig zur Veröffentlichung der Anklageschrift im Frühjahr 2009 die Wealthy Ocean Enterprises Limited, registriert auf den Seychellen, auf die Sanktionsliste. Jetzt, könnte man meinen, haben sie also Carly endlich den Weg abgeschnitten. Richtig? Fast. Durch die Panama Papers können wir sehen, dass dieser Schritt in Wahrheit sinnlos war, denn Carly war schneller. Nachdem wir ein paar hundert E-Mails und die Firmendokumente in den Panama Papers dazu gefunden und durchgearbeitet haben, merken wir, dass er seinen amerikanischen Jägern voraus ist. Schon im September 2007 landet bei Mossack Fonseca die Bitte, die Firma Wealthy Ocean Enterprises Limited umzubenennen, und zwar in ABC Metallurgy Limited. Damit sanktionieren die USA also im Frühjahr 2009 eine Firma, die schon seit gut eineinhalb Jahren einen anderen Namen trägt. Und der neue Firmenname findet sich natürlich nicht auf der Sanktionsliste. Carly kann das Unternehmen also weiter nutzen. Er ist in der Lage, eine scheinbar endlose Zahl an Tarnfirmen zu gründen. Er ist in der Lage, Geld problemlos um den Globus zu schicken, sagt die Waffenhandelsexpertin Valerie Lindsay von der Denkfabrik Wisconsin Project on Nuclear Arms Control. Er ist vor allem in der Lage, dies immer wieder zu tun, ohne gestoppt zu werden. Carlys System funktioniert aber nur, weil Finanzdienstleister wie Mossack Fonseca mitspielen, kaum nachfragen oder einfach ihre Buchhaltung nicht richtig organisieren. Sie ermöglichen es, gefährlichen Kriminellen auf diese Weise Geschäfte zu machen. Natürlich hätte Mossack Fonseca nach der Sanktionierung von Wealthy Ocean Enterprises Limited genauer hinschauen können. Natürlich hätte die Kanzlei bei der standardmäßigen Durchsicht der bei ihr gekauften Firmen feststellen können, dass sie möglicherweise jemanden unterstützt hat, der dem Iran zu Massenvernichtungswaffen verhelfen könnte. Doch davon ist in den Daten nirgends die Rede. Erst viel später bringt die Firma selbst, also die einstige Wealthy Ocean Enterprises Limited, Mossack Fonseca dann doch noch ins Schwitzen. Im März 2018 nämlich, fast 2 Jahre, nachdem wir die Panama Papers veröffentlicht haben und der Ruf Mossack Fonsecas längst ruiniert ist. Damals, das entnehmen wir E-Mails, die uns ebenfalls zugespielt werden, meldet sich die Finanzaufsicht der Seychellen bei der dortigen Mossack Fonseca-Filiale, die nach den Panama Papers-Veröffentlichungen aus Reputationsgründen anders heißt. Die Finanzpolizei fragt also, vermutlich auf Bitten der US-Ermittler, wem die Firma ABC Metallurgy eigentlich gehört und welcher Art ihre Geschäfte sind. Die Polizeibeamten erkundigen sich also in letzter Konsequenz nach Carl Lee. Die Antwort von Mossack Fonseca ist so bitter wie entwaffnend. Man wisse nicht, wer der letztgültige Eigentümer sei. Mossack Fonseca hat also eine Firma verwaltet und geholfen, Geschäfte zu machen, weiß aber nicht für wen. Und weil es in der Finanzwelt viele solcher willigen und willfährigen Helfer gibt, ist bis heute unklar, wie viele Firmen Carl Lee betrieben hat und wie viele er noch immer betreibt. Solche Briefkastenfirmen poppen auf, machen verbotene Geschäfte, schleusen Geld über heimliche Konten und verschwinden wieder. Oder werden umbenannt. So läuft das Spiel mit den Sanktionen. Mal sind die Behörden schneller, meistens die Verbrecher. Die gerade hier durchdeklinierte Spur ist nicht die einzige, die wir finden. Anfang April 2009, nur ein paar Tage nachdem Carl Lee im Zuge der Morgentau-Anklage mit seiner Hauptfirma Limt erneut auf die Sanktionsliste genommen wurde, meldet er sich höchstpersönlich per E-Mail bei einem langjährigen Kunden. So rekonstruieren es US-Ermittler. Er bittet darum, das ausstehende Geld nicht auf unser letztes Bankkonto zu überweisen. Man werde das Konto von heute an nicht mehr verwenden. Das nicht, schreibt Carl Lee genau so, in Großbuchstaben. Es sei wichtig, man werde sich mit einem neuen Konto melden. Wiederum einige Tage später meldet sich eine Mossack Fonseca-Mitarbeiterin aus der Niederlassung in Hongkong bei einer Kollegin wegen einer neuen Briefkastenfirma namens Success Move Limited in Samoa. Eine Person namens Song Chinghua wolle am nächsten Tag ein Bankkonto eröffnen, es müsse schnell gehen. Auch ein Siegel müsse her, auch da heißt es in der E-Mail aus Hongkong, so schnell wie möglich. Song Chinghua gehört die Firma Success Move Limited damals erst seit 4 Tagen. Es ist eine weitere Briefkastenfirma, die Carly einsetzt und womöglich soll das Bankkonto wieder als Alias für Zahlungen dienen. In diesem Fall können wir das nur vermuten, denn der erste Geldfluss auf ein Konto von Success Move, den die US-Ermittler, jedenfalls in Dollar, aufgespürt haben, stammt aus dem Jahr 2011. Wir notieren uns auch diesen Namen, Song Chinghua. Und so machen wir weiter. Den Rest unserer Briefkastenfirmenjagd ersparen wir allen an dieser Stelle. Nur so viel. Wir finden in unseren Daten noch mehr Namen von Menschen, die für Briefkastenfirmen unterschreiben, die in Carlys weit verzweigtem Netzwerk eine Rolle spielen. Auch diesen Namen werden wir ab jetzt nachgehen. Gut möglich, dass sie uns nicht nur in Carlys Umfeld führen, sondern direkt zu ihm. Kapitel 11 – Im Zeichen des Glücks. Es ist Sommer in Dalian und wir haben Glück. Gerade als wir vor dem Haus in der Bayuen-Straße ankommen, taucht ein Bote auf, der Essen liefern will. Mit ihm zusammen gehen wir um das Haus herum, vorbei an der Bank of China-Filiale im Erdgeschoss in den Innenhof. Dort schlüpfen wir in das Gebäude 110 und suchen den Weg zur genauen Adresse. Dritter Aufgang und dann die steile Treppe rauf in den dritten Stock. Hinter dieser Tür, Wohnung 331, soll die Firma Dalian Chinghua Trade Company Limited ihren Sitz haben. Ein Schlüsselunternehmen im Netzwerk des Carl Lee. Wir haben uns entschieden, im Juni 2019 nach Dalian zu reisen, jene Metropole im Nordosten Chinas, in der Li Fangwei sein Imperium aufgebaut hat. Wir wollen einen ersten Eindruck gewinnen. Handelt es sich um Briefkastenfirmen oder gibt es doch echte Adressen mit Büros und Lagern? Und wenn ja, wer wird uns empfangen? Wir sind in einem Hotel in der Innenstadt abgestiegen, einer dieser gesichtslosen Betonquader, die in den vergangenen Jahren überall in chinesischen Städten aus dem Boden gestampft wurden. Das Frühstück ist überschaubar. Toast, gedämpfte Teigtaschen und ein Kaffee, mit dem man Tote aufwecken könnte. Doch wichtig für uns, fast alle Adressen des Li-Imperiums sind fußläufig von hier zu erreichen. Mit Google Maps haben wir uns vorher eine Reihenfolge der Adressen überlegt. Wir wollen verhindern, dass sich Li Fangweis Vertraute gegenseitig vor Ausländern warnen, die gerade vor ihrer Tür gestanden und nach ihm gefragt haben. Was, wenn sie uns einen Schlägertrupp auf den Hals hetzen, der schon an der nächsten Adresse auf uns wartet? In China ist Dalian bekannt für seinen Hafen und seine Fußballmannschaft. In den 90er Jahren, als Carl Li seine ersten Firmen in der Stadt gründen ließ, war das Team aus Dalian Serienmeister in der chinesischen Liga. Wohl niemand bestach die Schiedsrichter schamloser. Bürgermeister und vielleicht glühendster Fan der Mannschaft war damals der aufstrebende Kader Bo Xilai. Später wurde er Handelsminister in Peking und danach Parteichef von Zhongjiang im Südwesten des Landes. Er rechnete sich große Chancen aus, im Herbst 2012 in den ständigen Ausschuss des Politbüros, die Machtzentrale Chinas, aufzusteigen. Doch Anfang des Jahres kam heraus, dass seine Frau einen britischen Geschäftsmann vergiftet hatte. Der Mord stürzte die kommunistische Partei in eine schwere Krise, die der designierte Vorsitzende Xi Jinping nutzte, um einen seiner größten Rivalen kaltzustellen. Bo, der gefallene Shootingstar, und seine Frau wurden zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Der vergiftete Geschäftsmann hatte der Familie Bo dabei geholfen, Gelder zu verschieben und Immobilien zu kaufen. Für all das haben wir in den Panama Papers Belege gefunden. In jenem Datensatz aus der panamaischen Kanzlei Mossack Fonseca haben wir auch die Suche nach den Firmen aus Carlis Netzwerk begonnen und sind auf Success Move Limited und eine Person namens Sung Chinghua gestoßen, die das Unternehmen gegründet hatte. Allerdings ist Sung Chinghua ein Allerweltsname in China. Dazu muss man wissen, die chinesische Sprache besteht aus kaum mehr als 400 Silben, die in unterschiedlichen Tonhöhen vorkommen. Allein für Qinghua, den Vornamen, der in China immer nach dem Familiennamen genannt wird und sich in diesem Fall zusammensetzt aus den Silben Qing und Hua, gibt es mehr als ein Dutzend denkbarer Kombinationen. Wir haben aus den Panama Papers aber nur die Schreibweise in lateinischen Lettern. Klarheit schaffen letztlich nur die chinesischen Schriftzeichen. Und selbst wenn wir diese hätten, könnten wir nicht einmal mit absoluter Sicherheit sagen, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt. Eindeutige Vornamen wie Claudia, Susanne, Benjamin oder Norbert gibt es im Chinesischen kaum. Erschwerend kommt hinzu, dass Millionen Chinesen dieselben Familiennamen tragen. In der Volksrepublik leben zum Beispiel mehr Menschen mit dem Nachnamen Wang, als Deutschland, Österreich und die Schweiz zusammen Einwohner haben. Und auch der Nachname Sung kommt millionenfach vor. Wie viele Sung Qinghuas mögen in China leben? Einige hundert mit Sicherheit. Doch wir haben Glück. In den Panama Papers Daten haben die Mitarbeiter von Mossack Fonseca Sung Qinghuas Ausweisnummer festgehalten. 37282619700826616. Auf den ersten Blick eine völlig wahllos zusammengewürfelte Zahlenreihe. Das Gegenteil ist jedoch der Fall. Chinesische Ausweisnummern sind wie Fingerabdrücke. Jede Zahlenkolonne ist einmalig. Sie begleitet Chinesen von der Geburt bis zum Tod. Und die Zahlen geben sehr viel Preis. Sung Qinghua wurde im Kreis Yu in der ostchinesischen Provinz Shandong geboren, und zwar am 26. August 1970. Der Aufbau von chinesischen Ausweisnummern folgt immer demselben Muster. Die ersten sechs Ziffern geben Aufschluss über die Region, in der eine Person zur Welt gekommen ist. 372826 ist der Code von Jü. Die nächsten Zahlen sind das Geburtsdatum in umgedrehter Reihenfolge. Jahr, Monat, Tag. 19700826 ist also der 26. August 1970. Und schließlich die vorletzte Zahl. Ist sie gerade, handelt es sich um eine Frau, ungerade um einen Mann. Wir haben eine 1, Also ist Zhong Jinghua ein Mann. Li Fangweis Ausweisnummer lautet 23022-572-091-8531. Die 23 steht für die Provinz Heilongjiang, die 02 dahinter für die bezirksfreie Stadt Jijiha, in deren Verwaltungsgebiet Li Fangweis Geburtsort liegt. Die folgende 25 grenzt das Gebiet weiter ein. Sie steht für den Kreis Gan'an. Danach folgt mit 72 das Geburtsjahr, mit 09 der Geburtsmonat September und mit 18 der Tag, an dem Li Fangwei geboren ist. Gefunden haben wir seine Ausweisnummer in einer Excel-Tabelle des Finanzamtes von Dalian, einfach so im Internet. Offenbar haben Beamte geschlammt und die Daten ungesichert ins Netz gestellt. Für uns ist dieser Fund wichtig, denn bisher kannten wir Li Fangweis Geburtsdatum und seinen Geburtsort nur vom Fahndungsplakat des FBI. Durch die Personalausweisnummer müssen wir uns nicht mehr allein auf die Angaben der Amerikaner verlassen. Jetzt haben wir eine zweite, eine chinesische Quelle. Journalisten, die in China recherchieren, brauchen eine hohe Frustrationstoleranz. Schicken Sie bitte ein Fax, heißt es oft von Behörden und Unternehmen. Antworten bekommt man gewöhnlich nicht. Doch auch wenn die chinesischen Behörden Journalisten überwachen, einschüchtern, aus dem Land werfen oder sogar einsperren, in Sachen Transparenz hat die kommunistische Diktatur vielen Ländern im Westen manches voraus. Der Apparat lässt Informationen, die anderswo niemals zugänglich wären, zuhauf ins Internet stellen. Daten über Firmen, Bürger und Gerichtsprozesse, die jeder gegen eine geringe Gebühr einsehen kann. Das chinesische Handelsregister enthält nicht nur Angaben zu einzelnen Unternehmen, sondern zum Teil auch die Personalausweisnummern der Anteilseigner und Geschäftsführer, manchmal sogar private Handynummern. In Deutschland wäre das undenkbar. Diese Transparenz ist überraschend, weil sie der Führung in Peking in der Vergangenheit immer wieder auf die Füße gefallen ist, etwa bei einer Recherche der New York Times, die 2012 weltweit Aufsehen erregte und der Zeitung einen Pulitzer-Preis einbrachte. Der Reporter David Barbosa deckte auf, dass enge Verwandte des damaligen Premierministers Wen Jiabao auf wundersame Weise zu einem Milliardenvermögen gekommen waren. Der Großteil der Informationen stammte aus öffentlich zugänglichen Quellen. Chinesischen Journalisten war es offenbar zu gefährlich, diesen Hinweisen nachzugehen, und den meisten ausländischen Korrespondenten fehlt oftmals die Zeit, wochenlang in chinesischen Datenbanken zu wühlen. Zwar haben die Behörden nach 2012 den Zugang zu manchen Informationen eingeschränkt, doch nach wie vor ist eine Fülle von Daten abrufbar. Gibt man Zhong Jinghuaos Ausweisnummer ins chinesische Handelsregister ein, stößt man auf eine weitere Firma, die 2006 gegründet und 2 Jahre später wieder geschlossen wurde. Song war der Aufsichtsratschef und sein Geschäftspartner ein Mann, der Li Dong heißt. Ruft man nun dessen Einträge auf, erfährt man, dass diesem Li Dong bis heute 40% eines Unternehmens gehören, das US-Ermittler wiederum Carl Li zuschreiben. Es heißt Dalian Jinghua Trade Company Limited. Ein Firmenname, der auf Chinesisch dieselben Zeichen enthält wie der Vorname von Song Jinghua. Carl Li und Song Jinghua aus den Panama Papers sind also sehr eng verbunden. Und seinen Sitz soll das Unternehmen im Süden von Dalian haben. Hinter der stahlbeschlagenen Tür, vor der wir nun stehen. An ihr hängt immer noch die Papierdekoration vom vergangenen Frühlingsfest. Fu, das Zeichen für Glück und Wohlstand, in Gold auf rotem Grund. Ob dahinter das Glück auf uns wartet? Verknüpft mit dem Handelsregister ist die chinesische Gerichtsdatenbank eine echte Fundgrube. Ist ein Unternehmen in einen Rechtsstreit verwickelt, kann man dort die Urteile abrufen. Sucht man in der Datenbank zum Beispiel nach der Firma Siemens, die auf Chinesisch den eleganten Namen Siemense, Tor zum Westen trägt, stößt man auf mehr als 40 Strafurteile, in denen es um Bestechung beim Verkauf von Medizintechnik geht. Korrupte chinesische Klinikleiter nahmen über Jahre Schmiergeld an, bezahlt von Zwischenhändlern, die mit Siemens zusammengearbeitet hatten. Die Krankenhausmanager fingierten die Ausschreibungen und zahlten den Händlern deutlich mehr, als sie mussten. Das Geld floss zurück, als versteckte Provision. Siemens gibt an, davon nichts gewusst zu haben. Die jüngsten Urteile stammen aus dem Jahr 2014, also etliche Jahre nach dem großen Korruptionsskandal, der Siemens 2006 erschüttert hatte. Damals gelobte der Konzern, das sauberste Unternehmen der Welt werden zu wollen. In der chinesischen Datenbank findet sich der Gegenbeweis, wie wir 2018 enthüllt haben. Und auch Dalian Chenghua hat dort Spuren hinterlassen. 2015 reichte das Unternehmen aus der Baiyuan-Straße Klage gegen eine Firma aus der ostchinesischen Metropole Nanjing ein. Ihren Anfang genommen hatte die Auseinandersetzung 2011. Damals bestellte Dalian Chenghua zwei Spezialmaschinen im Wert von umgerechnet 500.000 Euro. Der Vertrag war bereits unterschrieben, doch dann meldete die zuständige Handelsbehörde der ostchinesischen Provinz Jiangsu Bedenken an. Die Beamten warnten den Lieferanten, dass Dalian Chenghua die Maschinen an eine iranische Firma weiterverkaufen wolle und dadurch chinesische Ausfuhrregeln verletzt werden könnten. Das iranische Unternehmen wolle nämlich mit den Maschinen sogenannte Aramidfasern produzieren, einen Grundstoff für die Herstellung von Raketen. Die Firma aus Nanjing verlangte daher im November 2012 eine Exportlizenz von Dalian Chenghua. Solche Dokumente geben Aufschluss darüber, wer der Endabnehmer eines Produktes sein wird. Damit wollen Behörden verhindern, dass Technologie, die für die Herstellung von Waffen verwendet werden kann, in die falschen Hände gerät. Zum Beispiel in die von iranischen Raketeningenieuren. Dalian Chenghua antwortete damals, der Lieferant solle einfach einen neuen Vertrag aufsetzen. Nicht mehr mit Dalian Chenghua, sondern mit einer Firma namens Dalian Trust International Trade Company Limited, die offenbar recht hastig ein paar Tage zuvor am 25. Oktober 2012 gegründet worden war. Einige Monate später erreichte eine Schiffslieferung mit Graphitprodukten von Dalian Trust International einen Hafen in Pakistan. Es folgten Lieferungen nach Afghanistan und Turkmenistan. Pakistan, Afghanistan und Turkmenistan haben eines gemeinsam: Sie grenzen direkt an den Iran und werden von Schmugglern gern genutzt, um brisante Waren auf dem Landweg dorthin zu bringen. Aber anders als der Iran sind diese Länder sanktionsrechtlich unproblematisch. Mehrheitlich gehört Dalian Trust International bis heute Li Fengwei persönlich. Die Firma aus Nanjing ließ sich damals aber nicht auf den Deal mit dem neu gegründeten Unternehmen ein. Und so klagte Karl Lees ursprüngliches Unternehmen Dalian Chenghua, weshalb sich all diese Wendungen und Verbindungen nun in Gerichtsunterlagen finden lassen, die einen Großteil von Karl Lees Netzwerk offenlegen. Der Streit zog sich durch mehrere Instanzen, mit dem Ergebnis, dass die Gerichte die Firma aus Nanjing trotz der Warnungen der Behörden dazu zwangen, die Maschinen an Karl Lees Unternehmen zu liefern. Ob Geräte in den Iran exportiert werden durften oder nicht, sei unerheblich, befanden die Richter. Zu beurteilen sei ausschließlich die Geschäftsbeziehung der beiden chinesischen Unternehmen. Der Vertrag müsse erfüllt werden. Binnen 30 Tagen musste die Firma aus Nanjing laut Gerichtsbeschluss die Spezialmaschinen liefern. Auch die Lieferadresse ist vermerkt: 331 Baiyuan-Straße 110, Dalian. Die beiden Maschinen könnten sich also hinter der Tür befinden, vor der wir jetzt seit ein paar Minuten stehen, und wo sich zunächst einmal die Frage aufdrängt, wie es wohl gelungen sein mag, die Pakete die enge Stiege hochzutragen. Laut Handelsregister ist die Firma noch immer aktiv. Wir klopfen also an der Wohnungstür. Nichts passiert. Wir klopfen noch einmal, diesmal kräftiger. Eine zierliche Frau, vielleicht Mitte 50, steckt den Kopf heraus, sichtlich irritiert, Ausländer zu sehen. Wir sagen ihr, dass wir aus Deutschland seien und fragen sie, ob die Firma Dalian Chenghua hier ihren Sitz habe und ob sie Li Fengwei kenne. Zur Sicherheit zeigen wir ihr die chinesischen Zeichen auf dem Smartphone. Sie liest und sagt dann knapp: Woher haben Sie das? Eine Antwort wartet sie gar nicht ab. Stattdessen geht sie in ein anderes Zimmer. Die Eingangstür bleibt offen. Im Flur sehen wir ausgetretenes Parkett, im Wohnzimmer ein speckiges, braunes Sofa. An den Fenstern zur Straße hängt ebenfalls Frühlingsfestdekoration, Scherenschnitte aus rotem Papier. Ich habe Besuch aus Deutschland. Was soll ich machen? Hören wir sie gedämpft aus dem Nebenzimmer. Vermutlich spricht sie in ein Telefon. Sie sagt Li Fengwei, eindeutig. Dann wird sie immer leiser, flüstert fast, ist kaum noch zu verstehen. Kurz darauf kommt sie zurück. Ihren Namen und ihre Handynummer möchte sie nicht verraten. Sie sagt: Entschuldigung und auf Wiedersehen. Dann schließt sie die Tür. Zu sehen ist nur noch das Zeichen Fu, Glück und Wohlstand in Gold auf rotem Grund. Mit wem hat sie gesprochen? Mit Li Fangwei? Hat er sie einst gebeten, ihre Adresse für sein Netzwerk zur Verfügung zu stellen? Weiß sie, dass er einer der meistgesuchten Männer dieses Planeten ist und eine Belohnung in Höhe von 5 Millionen Dollar auf ihn ausgesetzt ist? Ist ihr klar, dass die Firma 2014 von der US-Regierung sanktioniert wurde? Dass das Unternehmen, das in ihrer Wohnung seinen Sitz haben soll, Produkte aus Aluminium, Wolfram, Molybdän und rostfreiem Stahl, wichtige Baustoffe für den Raketenbau, in etliche Nachbarländer des Iran verschifft hat? Dank solchem Aluminium ist es iranischen Ingenieuren gelungen, besonders leichte und reichweitenstarke Raketen zu konstruieren. Wolfram und Molybdän sind extrem hitzebeständig und werden zum Beispiel für den Bau der Brennkammern von Raketentriebwerken verwendet, während rostfreier Stahl für die unterschiedlichsten Komponenten benötigt wird. Ist all das der zierlichen Frau bewusst? Von ihr werden wir es nicht erfahren. Und so machen wir uns auf den Weg zu unserem nächsten Ziel, zur Firmenadresse von Dalian Trust International. 2012, während des Rechtsstreits mit der Firma aus Nanjing gegründet, gehören Li Fangwei bis heute 60% des Unternehmens. Das Gebäude 19 in der Jianshan-Straße liegt in einer heruntergekommenen Wohnanlage. Im Innenhof stehen mehrere ausrangierte Sessel und ein Bürostuhl mit ausgerissenem Bezug. Schaumstoff quillt heraus. Irgendjemand lässt Kaninchen frei herumhoppeln. Zwischen den Häusern hängen Drähte und Strippen herunter. Das Büro von Dalian Trust International soll im Erdgeschoss liegen. Es ist stockdunkel im Flur, ein Hund kläfft. Diesmal ist es eine dünne weiße Holztür mit einem verkratzten Plexiglasfenster. Mit Absperrband hat auch hier jemand das Fu-Zeichen an die Tür geklebt. Diesmal in Rot statt in Gold. Durch das Fenster blicken wir in die Zentrale von Dalian Trust International. Niemand da. Eine kärglich eingerichtete Wohnung, eine Kochnische, dem Herd ein Wok, ein Bett, ein Tisch, vielleicht 25 Quadratmeter, mehr nicht. Von diesem Zimmer, in dieser verwahrlosten Nachbarschaft, sollen Güter im Wert von fast 2 Millionen Dollar in alle Welt verschifft worden sein. Möglicherweise Graphit- und Aluminiumlegierungen nach Italien und Deutschland, aber auch in den Iran und dessen Nachbarländer. 2014 verklagte die Firma Dalian Xinhang Electromechanical Equipment Limited ein weiteres Unternehmen aus dem weitverzweigten Firmengeflecht des Carl Li, einen Zwischenhändler, diesmal aus Shanghai. Gegenstand des Streites war ein Gerät, mit dem Ingenieure die Widerstandsfähigkeit von Materialien testen können, etwa von Raketenteilen. Weil es defekt war, sandte Dalian Xinhang es zur Reparatur nach Shanghai. Von dort wurde es an den Hersteller in Dänemark weitergeschickt. Die dänischen Behörden verlangten jedoch ein Endnutzerzertifikat für den erneuten Export des reparierten Messinstruments nach China. Daraufhin meldete sich ein Vertreter von Dalian Xinhang und versicherte, das Gerät werde nicht für die Herstellung atomarer, biologischer oder chemischer Waffen eingesetzt. Der Name des Mannes? Li Wei. Die dänischen Behörden lehnten die Exportgenehmigung ab. Doch die chinesischen Richter machten den Zwischenhändler aus Shanghai dafür verantwortlich, dass das Gerät nicht mehr aus Dänemark zurückkam. Sie sprachen Dalian Xinhang umgerechnet 13.000 Euro Schadensersatz zu. Der ominöse Li Wei taucht in einem dritten Rechtsstreit auf. Dalian Terry Industry, eine weitere Firma aus dem Carl Li-Netzwerk, hatte bei einem Pekinger Unternehmen Computerprozessoren im Wert von umgerechnet 80.000 Euro bestellt. Geliefert werden sollte in die Hongji-Straße 92 in Dalian, und zwar zu Händen eines Herrn Li Wei. Die Prozessoren blieben im Lager. 2014 klagte Dalian Terry Industry gegen die Firma aus Peking und verlangte Schadensersatz. Das Unternehmen verteidigte sich damals vor Gericht damit, dass es sich offenkundig um eine Privatanschrift und nicht um einen Firmensitz gehandelt habe. In der Tat, Die Hongji-Straße 92, wo Dalian Terry Industry zum Zeitpunkt unseres Besuches registriert ist, ist kein Bürogebäude, sondern eine Wohnanlage im Zentrum von Dalian. Am Eingang döst ein Wächter in einem Häuschen, die Schranke für Autos ist heruntergelassen, wir laufen vorbei, niemand stoppt uns. Dalian Terry Industry soll den Sitz in Aufgang 1 haben, 11. Stock, Wohnung Nummer 2. Wir müssen etwas warten, bis ein Mann die Tür zum Gebäude öffnet. Er transportiert einen Kühlschrank mit einer Sackkarre. Dann fahren wir mit dem Fahrstuhl nach oben. Eine schwarze Tür, wieder mit dem Fu-Zeichen. Daneben ein rotes Papierposter, das viel Segen, viel Vermögen, viel Glück wünscht. Von hier aus sollen zwischen 2013 und 2015 Güter im Wert von beinahe $430.000 in den Iran, nach Turkmenistan, Afghanistan und Aserbaidschan geliefert worden sein. Elektroden, Graphit, Kohlefasern, angeblich per Seefracht. Rätselhaft, wie das funktionieren soll bei Ländern, die keinen Meereszugang haben. Ein Mann Mitte 40 macht auf. Es riecht nach Knoblauch. Hinter ihm stapelt sich Gerümpel. Er heiße Leo mit Nachnamen, sagt der Mann. Seit 5 Jahren wohne er hier, erzählt er erstaunlich freimütig. Erst als wir ihn fragen, ob die Firma Dalian Terry Industry hier ihren Sitz habe, schaut er irritiert. Wir zeigen ihm den Namen des Unternehmens in chinesischen Zeichen. Er beginnt zu stottern und sagt, dass er die Firma nicht kenne. Dann beendet er das Gespräch abrupt und schließt die Tür. Im Prozess gegen Dalian Terry Industry 2014 reichte die Firma aus Peking 2 bemerkenswerte Dokumente ein, um die Klage abzuweisen. Erstens ein Endnutzerzertifikat für die amerikanischen Behörden, in dem Dalian Terry Industry falsche Angaben gemacht haben soll, und zweitens das Verhandlungsplakat des FBI mit Carlys verschwommenem Gesicht. Jener Li Wei sei niemand anderes als Li Fang Wei, argumentierten die Anwälte des Pekinger Unternehmens. Auch Fotos und ein Videobeweis wurden dem Gericht übergeben. Mehr Details finden sich nicht in dem Urteil. Nach 3 Tagen in Dalian machen wir uns auf den Rückweg nach Peking. Ein kurzer stürmischer Flug. Auf halber Strecke warnt der Kapitän, dass Turbulenzen zu erwarten seien. In China ist es fast Alltag. Weil die Volksbefreiungsarmee einen Großteil des chinesischen Luftraums sperrt, weichen Verkehrsflugzeuge Luftverwirbelungen und Hochdruckgebieten nicht aus, sondern fliegen schnurstracks hindurch. Doch diesmal schnallen sich auch die sturmerprobten Flugbegleiter allesamt an. Und wenige Minuten später hüpft der Airbus wie eine Jolle bei Hochwasser durch die Luft. Eine Achterbahnfahrt in 10.000 Metern Höhe. Durchgeschüttelt landen wir am Hauptstadtflughafen. Das nächste Mal, beschließen wir, fahren wir mit dem Zug. In Peking machen wir uns auf die Suche nach Beteiligten, die uns etwas zu den Gerichtsurteilen sagen können. Und wir werden fündig. Sie haben bezahlt, das Geld war da und die Ware vorbereitet. Aber sie haben das Endverbraucherzertifikat nicht vorgelegt, also konnte nicht geliefert werden. Erzählt uns jemand, der die Umstände des Deals gut kennt. Seinen Namen dürfen wir nicht nennen. Wenig später sei ein Vertreter von Dalian Terry Industry nach Peking gekommen, um über eine Lösung in der Sache zu verhandeln. Als er die Geschäftsräume betrat, filmte ihn eine Überwachungskamera. Als sich kurz darauf der Anwalt von Dalian Terry Industry meldete und auf die Lieferung drängte, schaute jemand im Internet nach und sah das Fahndungsplakat von Li Fang Wei. Und irgendwer sagte, »Hey, sieht der nicht aus wie der Typ, der vor ein paar Tagen hier war?« Die Richter kümmerte das nicht. Es sei nicht eindeutig zu beurteilen, ob es sich bei den vorgelegten Videoaufnahmen um jenen Mann auf dem FBI-Fahndungsplakat handelt. Das Gericht entschied, dass die Firma aus Peking Schadensersatz leisten muss, umgerechnet gut 7.000 Euro. 3 verschiedene Fälle, 3 unterschiedliche Gerichte, 3 Urteile zugunsten von Carl Lee. Wie kann das sein? Warum schlagen sich die Richter am Ende immer wieder auf seine Seite? Warum gelten die chinesischen Exportkontrollgesetze offenbar nicht für ihn? Vor Gericht erschien Carl Lee übrigens nie selbst. In allen 3 Verfahren war hingegen ein Mann anwesend, der auf dem Papier mit den beteiligten Unternehmen nichts zu tun hat. Er hält keine Anteile, sitzt weder im Aufsichtsrat noch ist er Geschäftsführer, aber er trägt einen sehr ähnlichen Namen. Li Fangchun. Kapitel 12. Unter Agenten. Im Mai 2019 reisen wir nach Washington. In der US-Hauptstadt wollen wir mehr herausfinden über die jahrelange vergebliche Jagd der mächtigsten Nation der Erde auf den chinesischen Geschäftsmann aus Dalian. Auch wenn es etwas zynisch klingen mag, der Zeitpunkt dafür könnte günstig sein. Im Weißen Haus regiert seit mehr als 2 Jahren der Republikaner Donald Trump. Eine seiner ersten Amtshandlungen war es, das Atomabkommen mit dem Iran zu kündigen. Seitdem überziehen sich Teheran und Washington gegenseitig mit Drohungen. Seit Jahren hält der Iran mehrere US-Bürger gefangen, testet immer größere Raketen, lässt Drohnen in den Luftraum seiner Nachbarländer eindringen und entsendet Agenten und Soldaten in alle Welt. Erst im Sommer 2018 haben die Behörden in Belgien 2 Männer wegen eines mutmaßlich geplanten Terroranschlags auf eine Versammlung von Exil-Iranern festgenommen. Wenige Wochen später verhinderte der dänische Geheimdienst nach eigenen Angaben einen Anschlag iranischer Agenten. Das US-Militär hat inzwischen damit begonnen, einen Flugzeugträger und eine Bomberstaffel an den Persischen Golf zu verlegen, und im Weißen Haus soll es Pläne geben, bis zu 120.000 Soldaten in die Region zu schicken. Während sich der Konflikt mit Teheran gefährlich zuspitzt, die Außenminister Deutschlands und Großbritanniens bereits vor einem neuen Krieg warnen, führt Donald Trump einen erbitterten Handelsstreit mit China. Er erlässt Strafzölle auf die Einfuhr chinesischer Waren, um das Handelsdefizit der Vereinigten Staaten auszugleichen. Trumps Kalkül? Durch die Zölle werden chinesische Waren teurer, die Importe gehen zurück. Die Zeiten diplomatischer Rücksichtnahme sind vorbei. Die amerikanischen Beziehungen zu Peking und Teheran sind auf einem Tiefpunkt. Und die US-Regierung nutzt jede Gelegenheit, den Iran und China international an den Pranger zu stellen. Es ist Trumps Achse des Bösen. Just in jenen Tagen, als wir in Washington sind, verhängt die US-Regierung neue Sanktionen gegen Carl Lee. Er soll nach wie vor eine große Palette an Komponenten für Teherans Raketenprogramm in den Iran liefern, teilt das US-Außenministerium auf Twitter mit, und zwar über ganz normale Handelswege, auch weil Chinas Exportkontrollsystem lückenhaft sei. Carl Lee ist ein Problem, immer noch. Jedenfalls, wenn man den Amerikanern glauben möchte. In der US-Hauptstadt wollen wir mit einer Art Speed-Dating zum Thema Massenvernichtungswaffen weiterkommen. Wir haben vor dem Abflug Termine mit Analysten von Denkfabriken und ehemaligen Regierungsmitarbeitern vereinbart, die sich mit dem Iran, Raketen und Atomwaffen auskennen. Bei Treffen in Starbucks-Filialen und anonymen Bürotürmen klopfen wir ab, was sie über Carl Lee wissen und lassen uns weiterempfehlen, an den nächsten Experten, der noch mehr Wissen oder speziellere Kenntnisse besitzen könnte. Bei den Gesprächen fällt immer wieder ein Name, genauer gesagt ein Vorname. Van. In Gänze heißt der Mann Van Van Diepen. Ein Name wie aus einem James-Bond-Film. Er ist jedoch kein böser Gegenspieler, sondern womöglich einer von denjenigen, die uns am ehesten erklären können, was den Schurken aus Dalian antreibt. Van Van Diepen soll der ultimative Carl Lee-Experte sein. Der Weg zu ihm führt nach Süden. Wir fahren vorbei am Weißen Haus, queren die National Mall mit dem berühmten Obelisken zur Rechten und dem Kapitol zur Linken. Dann geht es über den Potomac River und vorbei am Pentagon und den Nationalfriedhof Arlington. Nach 10 Kilometern erreichen wir Alexandria. Als wir an diesem sonnigen Nachmittag den Highway verlassen, fühlen wir uns, als hätten wir uns in das Setting der Geheimdienstserie Homeland verirrt. Wir biegen ein in eine Wohnsiedlung, in der ein holzverkleideter Bungalow neben dem anderen steht. In den Vorgärten hängen US-Flaggen, die Vögel zwitschern und im Gegenlicht der Sonne schleicht ein Fuchs über die Straße. In Alexandria leben traditionell Regierungsbeamte, Offiziere und Geheimdienstmitarbeiter. Das CIA-Hauptquartier ist mit dem Auto in 15 Minuten zu erreichen. Tatsächlich wurde in der Nachbarschaft ein Teil der Netflix-Serie über die CIA-Agentin Carrie Mathison und den rätselhaften US-Marine Nicholas Brody gedreht, der in der Serie jahrelang Gefangener von Al-Qaida war und später als islamistischer Schläfer einen US-Präsidentschaftskandidaten tötet. In der wirklichen Welt wohnt hier Van van Diepen. Ein älterer Herr öffnet die Tür. Graues Haar, gestreiftes Hemd, wache Augen hinter dicken Brillengläsern. Das also soll er sein. Li Fangweis langjähriger Gegenspieler auf amerikanischer Seite. Seine Frau hat Kekse und Muffins für uns vorbereitet. Er bittet uns herein mit einem zurückhaltenden Lächeln. Wir nehmen Platz in seinem lichtdurchfluteten Wohnzimmer. Auf einmal ist James Bond sehr weit weg. Geheimdienste, Raketen, Massenvernichtungswaffen, das war mehr als 3 Jahrzehnte lang Van van Diepens Welt. Bis Ende 2016 arbeitete er für die amerikanische Regierung, als Spitzenbeamter im Außenministerium und als einer der engsten Mitarbeiter des mächtigen Director of National Intelligence, der die 17 US-Nachrichtendienste koordiniert. Van van Diepen war zuständig für die Eindämmung des illegalen Waffenhandels und für das Kali-Problem, wie er sagt. Auf die Spur des Chinesen kam er bereits kurz nach der Jahrtausendwende. Es gehörte damals zu meinen Aufgaben, die Geheimdienstberichte zu lesen, die über Nacht hereinkamen, erzählt er. In einem dieser Berichte stößt er auf den Namen des Chinesen. Anfangs denkt er, der Geschäftsmann aus Dalian sei nur ein kleiner Fisch, ein weiterer Krimineller, der dem Iran gefährliche Technologie verschafft. Doch das ändert sich schnell. Mit der Zeit stapeln sich die Akten über ihn. Immer öfter registrieren die US-Geheimdienste, wie Lieferungen die chinesische Hafenstadt Dalian verlassen. Kali versorgt die Iraner mit Rohstoffen, aber auch ausgereifter Technologie. Seine Lieferungen seien extrem wertvoll für die Ingenieure des Regimes, sagt Van van Diepen. Ihm zufolge entwickelt sich Kali innerhalb weniger Jahre zum Top-Lieferanten für das iranische Raketenprogramm. Im Weißen Haus regiert zu jener Zeit der Republikaner George W. Bush. Islamisten haben die Zwillingstürme des World Trade Centers zum Einsturz gebracht und die USA führen Krieg im Irak und in Afghanistan. Nun rückt der Iran immer stärker ins Visier. Die Falken in Bushs Regierung wollen in den Krieg gegen Teheran ziehen. Und sie versuchen mit allen Mitteln eine Verbindung zwischen dem Iran und den Anschlägen des 11. September 2001 zu konstruieren. Auch die Besonnenen in Washington und den anderen Hauptstädten der westlichen Welt blicken mit größter Sorge auf Teheran. Die Hinweise verdichten sich damals, dass der Iran ernsthaft an einer Atombombe arbeitet, und gleichzeitig macht das iranische Raketenprogramm große Fortschritte. 2003 stellen die Streitkräfte ein Modell mit 1500 Kilometern Reichweite in Dienst, und westliche Geheimdienste warnen, dass der Iran schon bald eine Rakete mit 2000 Kilometern Reichweite bauen könnte. Die Amerikaner sehen darin eine Bedrohung für ihre Militärbasen im Nahen Osten und ihre Verbündeten in der Region. Für Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und ganz besonders für Israel. Aber auch für Länder in Europa, die in die Reichweite der immer leistungsfähigeren iranischen Raketen geraten. All das, so vermuten die Amerikaner, hat direkt mit Kali zu tun. Die Materialien, die er den Iranern liefert, Kohlefasern und bestimmte Aluminiumsorten etwa, helfen dabei, leichtere Raketen zu produzieren, sagt Van van Diepen. Und leichtere Raketen fliegen nun mal weiter. Dazu kommt, dass die Iraner mit Kalis Unterstützung die größte Schwäche ihrer Raketen überwinden wollen: ihre schlechte Treffsicherheit. Denn was diese angeht, sind die iranischen Ingenieure zum damaligen Zeitpunkt nicht viel weiter als die Deutschen im Zweiten Weltkrieg. Die Geschosse taugen höchstens als ungenaue Terrorwaffe, wie in den 40er Jahren gegen London, mit der sich die Bevölkerung von Großstädten in Angst und Schrecken versetzen lässt. Das aber könnte sich bald ändern, befürchten damals die Amerikaner. Denn wie wir bereits wissen, liefert Kali Gyroskope, eine primitive Version dieser Geräte, die auch Kreiselstabilisator genannt werden, verwendeten schon die Nazis, um ihre V-2-Raketen auf Kurs zu halten. Kalis Gyroskope aber sind technisch wesentlich weiterentwickelt. Die Konsequenz, so befürchten die Amerikaner, bald könnten iranische Raketen ihre Ziele auf wenige Meter genau treffen und so die US-Militärbasen in der Region angreifen. Dazu kommt noch ein dritter Aspekt, der Kali zur Schlüsselfigur für das iranische Raketenprogramm macht, wie uns Van van Diepen in seinem Wohnzimmer erklärt. Seine Lieferungen helfen den iranischen Ingenieuren dabei, ihr Raketenprogramm von flüssig auf Festtreibstoff umzustellen. Das klingt wie ein Detail für Raketennerds, hat aber drastische Konsequenzen. Denn Raketen, die mit Flüssigtreibstoff fliegen, sind zwar viel einfacher herzustellen, aber sie müssen kurz vor dem Start aufgetankt werden. Das kann Stunden dauern und fällt auf. Zum Beispiel den zahlreichen amerikanischen Spionagesatelliten, die im Orbit kreisen. Dem US-Militär dürfte im Ernstfall genug Zeit bleiben, die Rakete zu zerstören, bevor sie startbereit ist. Feststoffraketen dagegen müssen nicht betankt werden. Ihr Treibstoff, zum Beispiel die Chemikalie Ammoniumperchlorat, ist in der Rakete verbaut. Es hat große Vorteile für ihre Besitzer und große Nachteile für all jene, die von diesen Raketen bedroht sind. Diese Raketen können mit geringer Vorwarnzeit gestartet werden und sind viel unauffälliger, weil sie nicht von einem Konvoi aus Tankfahrzeugen begleitet werden müssen. Sie können in einem Stollen im Gebirge versteckt und innerhalb kürzester Zeit herausgefahren, aufgestellt und abgefeuert werden. All das bringt die Amerikaner zur Überzeugung, dass sie diesem Kali das Handwerk legen müssen. Aber wie? Anfangs gehen die US-Behörden wenig systematisch vor. Es sei wie bei Whack-a-Mole gewesen, sagt Van Diepen, einem Automatenspiel, bei dem man mit einem Hammer auf Maulwürfe einprügeln muss, die ihre Köpfe aus Löchern stecken. Das Ziel dabei ist, schnell zu reagieren und so viele Maulwürfe wie möglich zu treffen. Auf Kali übertragen heißt das, wann immer die Geheimdienste von einer neuen Lieferung aus Dalian erfahren, versuchen die US-Behörden, diese abzufangen. Denn in der Regel fahren große Frachtschiffe nicht direkt von China in den Iran. Meistens legen sie auf ihrem Weg Zwischenstopps ein, um andere Waren an Bord zu nehmen oder Ladung zu löschen. Auf den Philippinen zum Beispiel, in Malaysia oder Dubai. Wir haben versucht herauszufinden, ob die Waren an irgendeiner Stelle ein Land passieren, das mit den USA kooperiert, erzählt Van Diepen. Dann sind wir auf die dortigen Behörden zugegangen und haben ihnen Informationen über die Lieferung gegeben. Die USA machen Druck auf ihre Freunde, Ermittlungen einzuleiten und die Lieferung zu stoppen. Immer wieder werden Containerschiffe mit Material von Kali an Bord aufgehalten. Doch schon nach kurzer Zeit wird klar, dass diesem Kali so nicht beizukommen ist. Um im Whack-a-Mole-Bild zu bleiben, es ist wie bei einem schwierigeren Level, wenn so viele Maulwürfe aus den Löchern schauen, dass der Spieler mit dem Hammer keine Chance hat. Er war ziemlich aktiv und alle ein oder zwei Wochen kam eine neue Information herein, sagt Van Van Diepen. Während er so erzählt, merkt man ihm an, dass er über Jahre versucht hat, jeden Schritt des chinesischen Geschäftsmannes nachzuvollziehen. Fast wirkt es, als spräche er über einen alten Bekannten, der auf die schiefe Bahn geraten ist. Meistens nennt er ihn schlicht Karl, wie einen, den er gut kennt, obwohl er ihn nie getroffen hat. Dieser Karl jedenfalls ist meistens schneller als die Amerikaner. Denn bis die US-Behörden den Zoll oder die Polizei in irgendeinem Land auf der anderen Seite des Globus dazu bewegen, Container auf einem verdächtigen Schiff zu durchsuchen, kann viel Zeit vergehen. Es läuft jedes Mal ein ganzer bürokratischer Prozess im Hintergrund, sagt Van Van Diepen. Oft aber versuchen die Amerikaner gar nicht erst, die Lieferung zu verhindern. Der Grund dafür lautet Quellenschutz. Denn die Informationen über die Lieferungen stammen oft von den US-Geheimdiensten. Van Diepen geht nicht ins Detail, ob die CIA Maulwürfe im Umfeld von Kali oder im Iran bei dessen Kunden platziert hat. Klar aber ist, Informanten können bereits dann enttarnt werden, wenn die Amerikaner durch ihr Einschreiten zu erkennen geben, dass sie von einer Lieferung Wind bekommen haben. Wenn nämlich nur ein kleiner Kreis Bescheid weiß, wie es bei derart brisanten Geschäften typisch ist, stellt sich die Frage nach dem Verräter. Und Enttarnung bedeutet für amerikanische Spitzel in China Lebensgefahr. 2010 beginnen die chinesischen Sicherheitsbehörden damit, ein ganzes US-Spionagenetzwerk aufzurollen. Es gelingt ihnen, ein Kommunikationssystem zu knacken, mit dem die CIA Nachrichten mit ihren Quellen austauscht. Außerdem schaffen sie es, mindestens einen ehemaligen CIA-Agenten umzudrehen. Nun verschwinden plötzlich Zuträger der Amerikaner, werden eingesperrt oder exekutiert. Für die CIA ist es eine der größten Niederlagen der jüngeren Geschichte. Angeblich werden bis 2012 etwa 30 US-Spione in China hingerichtet. Die Volksrepublik ist für amerikanische Spitzel eine Todeszone. Die US-Behörden stehen seitdem immer wieder vor demselben Dilemma. Sollen sie aus Rücksicht auf ihre Informanten dabei zusehen, wie Kali den Iran aufrüstet? Die Antwort ist frustrierend, aber eindeutig. Wir konnten es nicht riskieren, unsere Quellen zu kompromittieren, sagt Van van Diepen. Wir mussten dann einfach zuschauen und es geschehen lassen. Und so reift in Washington die Erkenntnis, dass es nur einen Weg gibt. Wir müssen auf die chinesische Regierung zugehen und sie irgendwie davon überzeugen, selbst Kali zu stoppen. Die China-Experten im Außenministerium sind der Auffassung, dass der Mann aus Dalian mit seinen Iran-Geschäften auch gegen die Exportkontrollgesetze seines Heimatlandes verstößt. Dazu kommt, dass sich auch China dazu bekannt hat, die internationale Verbreitung von Massenvernichtungswaffen und Raketentechnologie einzudämmen. Also beginnen die Amerikaner damit, den chinesischen Behörden belastende Informationen über Kali zu liefern. Sorgfältig ausgewählte Unterlagen, die keinen Rückschluss auf die Quellen zulassen sollen. Die US-Regierung hofft, dass die Chinesen Ermittlungen gegen Kali einleiten. Der Zeitpunkt dafür ist günstig. Die Beziehungen zwischen den USA und China sind Anfang des Jahrtausends weitaus besser als heute. Nach der Attacke auf das World Trade Center am 11. September 2001, bei der auch zwei Chinesen ums Leben gekommen sind, rücken die beiden Staaten zusammen. Peking spricht öffentliche Unterstützung für George W. Bushs Krieg gegen den Terror und den Einmarsch in Afghanistan aus. Beide Länder haben einen gemeinsamen Feind, denn auch die chinesische Führung sieht sich von muslimischem Extremismus bedroht. Angehörige der Minderheit der Uiguren haben bereits mehrere Anschläge verübt. Dazu kommt, dass in den USA die warnenden Stimmen, die in den 90er Jahren auf China als kommenden Rivalen hingewiesen haben, weniger Gehör finden. Die Vereinigten Staaten haben nach der Jahrtausendwende erst einmal andere Probleme. Sie konzentrieren sich auf den Nahen Osten, ziehen in den Krieg gegen den Irak und denken laut über einen weiteren gegen den Iran nach. Also übermittelt das US-Außenministerium im Februar 2006 Informationen über Kalis Firma Limt an die Behörden in Peking. Und tatsächlich, die Chinesen teilen den Amerikanern schon nach kurzer Zeit mit, dass sie Ermittlungen gegen Limt und Kali eingeleitet haben. Dass wir dies rekonstruieren können, haben wir WikiLeaks, Julian Assange und der Whistleblowerin Chelsea Manning zu verdanken. Sie hat 250.000 diplomatische Depeschen aus dem internen Netz des US-Außenministeriums gezogen und an Assange weitergegeben, der die Papiere 2010 veröffentlicht. Sie gehen unter dem Schlagwort Cablegate in die Geschichte ein. In dem Dokumentenwust, der eigentlich 25 Jahre unter Verschluss bleiben sollte, stecken Dutzende Depeschen, in denen es um Kali und seine Firmen geht. Die Dokumente zeigen, dass die Amerikaner im Laufe des Jahres 2006 weitere Unterlagen zu brisanten Lieferungen übermitteln, um die Untersuchungen der chinesischen Behörden zu unterstützen. Immer wieder treten Mitarbeiter der US-Botschaft in Peking in Kontakt mit dem chinesischen Außenministerium, doch Kali führt seine Geschäfte offenbar unbehelligt fort. Den Amerikanern wird klar, so kommen sie nicht weiter. Van van Diepen und seine Kollegen wollen deshalb den Druck auf die Regierung in Peking erhöhen. Doch es ist nicht leicht für sie, im US-Außenministerium damit durchzudringen, denn China ist schon damals der zweitgrößte Handelspartner der Vereinigten Staaten. Die Amerikaner konsumieren Unmengen chinesischer Waren und zahllose US-Konzerne lassen in der Volksrepublik produzieren. Das gemeinsame Handelsvolumen ist regelrecht explodiert. Von 20 Milliarden Dollar Anfang der 90er Jahre auf mehr als 343 Milliarden Dollar 2006. Dazu kommt, dass China mit den Vereinigten Staaten im Kampf gegen den Terrorismus zusammenarbeitet und wie die USA ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats ist. Das heißt, China hat ein Vetorecht, wenn es zum Beispiel um ein Waffenembargo für Länder wie Somalia geht oder um die UN-Friedensmissionen an der Grenze zwischen Israel und Syrien. Kurzum, Carl Lee ist bei weitem nicht das einzige Thema von Bedeutung zwischen den Vereinigten Staaten und China. »Es gab einen heftigen Wettbewerb, worum man die Chinesen bittet«, sagt Van van Diepen. »Wenn man Druck auf die Chinesen in einer Sache ausübe, könne es schwieriger werden, auf einem anderen Feld zu kooperieren.« »Am Ende müssen die Leute mit den hohen Gehaltsstufen entscheiden, wie man all die konkurrierenden Themen ausbalanciert.« Das US-Außenministerium wird 2006 von Condoleezza Rice geführt, einer engen Vertrauten von Präsident Bush. »Sie erklärt mir die Außenpolitik so, dass ich sie verstehe«, soll der Präsident einmal über die ehemalige Stanford-Professorin gesagt haben. Rice hat ihm zuvor bereits als nationale Sicherheitsberaterin gedient. Sie gilt als politische Hardlinerin und trägt den Spitznamen »Stählerne Magnolie«. Rice teilt Bushs religiös geprägte Weltsicht und seine Entschlossenheit im Kampf gegen den islamischen Extremismus. Der Iran ist nach ihren Worten ein »Vorposten der Tyrannei« und die vielleicht größte Bedrohung der USA. Trotz aller Partnerschaft, trotz aller wirtschaftlichen Verflechtungen, Condoleezza Rice entscheidet sich dafür, den Druck auf China in der Causa Carl Lee zu erhöhen. Am 7. März 2007 geht eine Depesche an die US-Botschaft in Peking, die Rice persönlich abzeichnet. Die Außenministerin beklagt darin, dass die USA schon seit 18 Monaten wegen Lindt und anderer Fälle mit der chinesischen Regierung im Austausch seien. Doch eine Antwort, wie Peking künftige Exporte von Rohstoffen und Technologie für das iranische Raketenprogramm verhindern wolle, habe man bislang nicht bekommen. Stattdessen, schreibt Rice, hätten die Chinesen mitgeteilt, 98% der übermittelten Informationen seien falsch und die Amerikaner um Namen, Adressen und Telefonnummern der Firmen gebeten. Nun aber seien die Vereinigten Staaten an weitere Informationen zu den Aktivitäten von Carl Lee gelangt. Die Außenministerin bittet ihre Diplomaten in Peking, chinesischen Regierungsvertretern ein sogenanntes Non-Paper zu übergeben, also ein Papier, das keines ist. Diese Wortschöpfung aus der Welt der Diplomatie bezeichnet ein Arbeitsdokument ohne Briefkopf, Stempel oder Unterschrift, das nicht als offizielles Schriftstück in die Akten eingehen soll. Solche Papiere kommen vor allem bei politisch heiklen Themen zum Einsatz, zum Beispiel wenn eine Seite Argumente in eine Diskussion anbringen möchte, zu denen sie sich nicht offiziell bekennen will. In ihrem Non-Paper aus dem März 2007 bittet Rice die chinesische Regierung, die Amerikaner über den Stand der Ermittlungen zu unterrichten. Sie führt diverse Lieferungen kritischer Materialien auf, die Carl Lee trotz der laufenden chinesischen Untersuchungen tätigen konnte. Gleichzeitig weist sie die Chinesen auf neue Bestellungen hin, die Carl Lee in Kürze abarbeiten werde. In ihrem Non-Paper benutzt Rice mehrmals die Formulierung, wie sie sich erinnern werden, die in Diplomatensprache klar macht: Langsam sind wir genervt. Mittlerweile ist der Iran in der amerikanischen Prioritätenliste ganz nach oben gerückt. Der neue Präsident, Mahmoud Ahmadinejad, wird von manchen westlichen Medien bereits als der Irre von Teheran bezeichnet. Ahmadinejad verbreitet absurde antisemitische Verschwörungstheorien und leugnet den Holocaust. Auf einer Anti-Israel-Konferenz im Jahr 2005 in Teheran ruft er dem Publikum zu, dass das Besatzerregime in Jerusalem aus den Geschichtsbüchern getilgt werden müsse. Eine staatliche iranische Nachrichtenagentur macht daraus: Israel muss von der Landkarte ausradiert werden. Ein Zitat, das um die Welt geht. Ahmadinejad kündigt an, dass sein Land Uran anreichern werde, den Grundstoff für eine Atombombe. Die CIA kommt damals zu dem Schluss, in 5, höchstens 10 Jahren ist Teherans Bombe fertig. Das wollen die USA mit aller Macht verhindern. Die Zeitungen berichten bereits über amerikanische Pläne für einen Angriff auf den Iran. Militärs in den Kommandozentralen seien dabei, Ziele zu identifizieren. Im US-Außenministerium arbeitet man unterdessen daran, die wichtigste ausländische Quelle Teherans für Raketenkomponenten mit diplomatischen Mitteln auszutrocknen: Carl Lee. Seine iranischen Kunden werden in einer Resolution des UN-Sicherheitsrats als die Verantwortlichen für das Raketenprogramm aufgeführt. Auch China unterzeichnet diese Resolution. Im August 2008 berichtet der Geschäftsträger der US-Botschaft in Peking seinen Kollegen in Washington von einem Treffen mit einem Herrn namens Zhong Yan. Dieser ist im Außenministerium für Rüstungskontrolle zuständig und versichert seinem amerikanischen Gesprächspartner, China halte sich streng an alle internationalen Normen. Vielleicht sind Sie nicht glücklich mit der Geschwindigkeit und den Ergebnissen unserer Ermittlungen, zitiert ihn der US-Diplomat in seinem Bericht an die Zentrale in Washington, aber es ist uns ernst und wir sind aufrichtig. Die chinesische Seite freue sich darauf, den Amerikanern die Ergebnisse ihrer Bemühungen mitzuteilen. Wenige Tage später, die Amerikaner warten noch immer auf eine Antwort, ist Gefahr im Verzug. Den US-Geheimdiensten liegen Informationen vor, dass neue Lieferungen unmittelbar bevorstehen. Außenministerin Rice weist ihre Diplomaten an, die chinesischen Offiziellen zu alarmieren. Sie sollen mit allen Mitteln verhindern, dass diese Materialien in den Iran gelangen. Empfänger ist die Shahid Bagheri Industrial Group, eine der zentralen Firmen des iranischen Raketenprogramms, seit 2006 mit UN-Sanktionen belegt. Diesmal geht es um 15 Tonnen Wolframpulver, außerdem Graphit und Wolframkupfer, Material für Raketenspitzen, Antriebskomponenten und Stahlruder. Das Geschäft habe ein Mann eingefädelt, dessen Büro nur einen Kilometer Luftlinie entfernt von der US-Vertretung in Peking liegt. Der Militärattaché der iranischen Botschaft. Die erste Lieferung könnte schon in wenigen Tagen erfolgen. Chinas Diplomaten beschwichtigen und versichern den Amerikanern, dass ihre Behörden seit 2003 4 Graphitlieferungen von Lindt in den Iran abgefangen und etliche Versuche illegaler Exporte unterbunden hätten. Mittlerweile hätten sie Lindt jegliche Art von Graphitexporten verboten, dem Unternehmen die Geschäftslizenz entzogen und es bestraft. Zhong Yan, der zuständige Beamte aus dem Außenministerium, spricht von einem alten Fall, den vor den Amerikanern bereits die Israelis und die Briten in Peking zur Sprache gebracht hätten. Die Botschaft der Chinesen, das Kali-Problem, ist gelöst. Doch das ist es offenbar keineswegs, als wir mehr als ein Jahrzehnt später in Van van Diepens Wohnzimmer sitzen. Das größte Mysterium ist, warum ihn die Chinesen nach all den Jahren weiter gewähren lassen, sagt der ehemalige Spitzenbeamte und zuckt frustriert mit den Schultern. Er kann sich nicht erklären, warum es die chinesische Regierung über einen derart langen Zeitraum zulässt, öffentlich als Beschützerin eines kriminellen Geschäftsmannes gebrandmarkt zu werden, der auch Pekings offizielle Politik unterläuft. Einen möglichen Grund dafür finden wir in den WikiLeaks-Depeschen. Der chinesische Diplomat Zhong Yan erwähnt darin ein wichtiges Detail. Bei Kali handle es sich um einen ehemaligen Regierungsbeamten. Dieser sei in die Privatwirtschaft eingestiegen und habe dabei seine alten Verbindungen genutzt. Kapitel 13: Mysteriöse Todesfälle im Iran. Ausgerechnet die Vereinigten Staaten haben den Iran dem Traum von einer Atombombe näher gebracht. Als der Schah noch an der Macht und sein Land ein Partner der USA ist, bauen die Amerikaner im Norden Teherans, dort, wo man schon die Berge sieht und der Smog der Großstadt allmählich verschwindet, einen 5-Megawatt-Forschungsreaktor. Waffenfähiges Uran liefern sie gleich mit. Unter Freunden hilft man sich eben. Dass der Schah offenkundig eine Atombombe bauen will, stört damals niemanden. 1975 beginnen zwei deutsche Firmen, Siemens und AEG, nahe der Stadt Buschehr am Persischen Golf mit dem Bau zweier weiterer Reaktoren. Als der Schah 1979 gestürzt wird, sind beide noch nicht fertig. Die deutschen Arbeiter verlassen damals fluchtartig das Land. Was zurückbleibt, sind Bauruinen, die im Iran-Irak-Krieg mehrmals bombardiert werden. Anfang der 80er Jahre holen die neuen Machthaber die Pläne für ein iranisches Atomprogramm wieder hervor. Die Stadt Esfahan, in der Mitte des Landes gelegen, soll das neue Zentrum der Bemühungen werden. Nach außen ist die Botschaft der Ayatollahs klar. Der Iran baue ein ziviles Programm auf, um das Land mit billigem Strom zu versorgen. Ein Bestreben, das auch die internationale Atomorganisation IAEA zunächst unterstützt. In Wahrheit hat die Regierung jedoch einen anderen Plan. Das Kräftegleichgewicht mit dem Erzfeind Israel herzustellen, der schon seit Ende der 60er Jahre im Besitz einer Atombombe ist, auch wenn das Land dies bis heute nicht offiziell bestätigt. Gleichzeitig würden Atomwaffen abschreckend wirken gegen Nachbarn wie den Irak. 1992 kommt die CIA laut New York Times zu dem Schluss, dass der Iran bereits 2000 die ersten Atombomben fertiggestellt haben könnte. Anfang der 90er Jahre beobachtet der BND erstmals verdächtige Einkäufe, unter anderem über Scheinfirmen in Deutschland. Nach und nach, so die Analyse des deutschen Auslandsgeheimdienstes, versucht der Iran an Technologie zum Bau der Bombe zu gelangen. In dieser Zeit reist der bereits erwähnte pakistanische Ingenieur Abdul Qadir Khan nach Teheran, der in den Niederlanden Zentrifugen mitentwickelt und später die zugehörigen Konstruktionszeichnungen gestohlen hat. Zentrifugen werden benötigt, um Uran anzureichern. Entweder für die zivile Nutzung, wie zum Beispiel in der Medizin, in Kernkraftwerken oder eben für eine Atombombe. Vereinfacht gesagt funktionieren die Anreicherungsanlagen wie gigantische Salatschleudern. Sie beschleunigen gasförmiges Uranhexafluorid so lange, bis sich schwere Isotope an ihrer Außenwand sammeln und leichte Isotope im Zentrum verbleiben. Je mehr leichte Isotope zusammenkommen, umso angereicherter ist das Uran. 3,5% des Isotops 235 reichen für eine Kernreaktion. Etwa 20% für medizinische Zwecke, etwa zur Behandlung von Tumoren. Für eine Atombombe sind 90% nötig. Zentrifugen sind also der Schlüssel zum Bau einer Atombombe. Und der Mann aus Pakistan hat die Pläne. Wie bereits beschrieben, kopiert er sie, baut sich ein geheimes Netzwerk an Zulieferern auf und bietet die Pläne zum Verkauf an. Den Libyern, den Nordkoreanern und eben den Iranern. Später sagt er, der Iran war an der Bombe interessiert und weil der Iran ein islamisches Land ist, haben wir es unterstützt. Regelmäßig fliegt Aku Khan damals in den Iran. Am Kaspischen Meer wohnt er in einer Villa. Und wenn er das Land verlässt, dann mit Koffern voller Geld. So jedenfalls berichtet es später ein Überläufer. In einem Vorort Teherans wird eine Uhrenfabrik in ein Forschungszentrum umfunktioniert. In Natanz, 220 Kilometer südöstlich der Hauptstadt, entsteht derweil ein unterirdischer Atomkomplex. In den 90er Jahren fallen dem israelischen Geheimdienst die Konstruktionszeichnungen einer Shahab 3 in die Hände. Einer 16 Meter langen Rakete mit 1,2 Meter Durchmesser, die das iranische Militär, vermutlich mit Hilfe russischer Experten, nach einem nordkoreanischen Modell entwickelt hat. Sie kann bereits in ihrer frühen Form mehr als 1000 Kilometer weit fliegen. Israel rückt damit in Reichweite. Und den Plänen zufolge, die dem Mossad vorliegen, soll der Sprengkopf so umgebaut werden, dass er eine Atombombe tragen kann. 2002 macht die radikale iranische Oppositionsgruppe der Volksmujahedin öffentlich, was in Geheimdienstkreisen längst gemutmaßt wird. Dass in einem sogenannten Schwerwasserreaktor in der Provinzhauptstadt Arak Plutonium gewonnen und in Natanz Uran angereichert wird. In Zentrifugen, gebaut nach Aku Khans Plänen. Auch UN-Inspekteure kommen 2003 zu dem Schluss, dass der Iran in der Lage ist, Uran anzureichern. 2004 testet der Iran schließlich eine überarbeitete Shahab-3-Rakete mit neuartiger Spitze. Die Filmaufnahmen des Starts werden wenig später von Fachleuten auf der ganzen Welt auf jedes noch so kleine Detail untersucht, das Aufschluss über den Stand der iranischen Entwicklungen geben könnte. Was ich habe fliegen sehen, ist der Prototyp für einen atomaren Sprengkopf, sagt damals der US-Raketenexperte Charles P. Wick. Kurz darauf wird bekannt, dass der Iran auch in dem Dorf Fordo in der Nähe der Stadt Qom Uran anreichern will. Der Spiegel schreibt, in Teheran, Natanz und Fordo werden die Einzelteile präpariert, geordnet und bereitgelegt. Die Urananreicherung, das Zündersystem sowie die Raketentechnik, mit der die Bombe zu ihrem Ziel geflogen würde. Eine iranische Rakete braucht nur 13 Minuten nach Tel Aviv. Ein nuklearer Angriff würde Israel wahrscheinlich zerstören. Wer danach noch am Leben wäre, würde dies vermutlich nicht lange bleiben. Israel wäre aufgrund des atomaren Fallouts unbewohnbar. Der frühere Mossad-Chef Meir Dagan brachte diese neue Gefahr wie folgt auf den Punkt. Ein atomar aufgerüsteter Iran sei die größte Bedrohung Israels seit der Staatsgründung. Und so beginnt eine Art Schattenkrieg. Mit allen Mitteln versuchen Israels Geheimdienst und Militär zu verhindern, dass der Iran an Atombomben und Raketentechnik gelangt. Es ist ein Krieg, der auf vielen Schlachtfeldern geführt wird und in dem viele Menschen ins Fadenkreuz geraten. Im Januar 2007 stirbt der erste iranische Nuklearexperte, Ardeshir Hoseinpour. Er kommt in der Urankonversionsanlage Esfahan unter nie restlos aufgeklärten Umständen ums Leben. Im Januar 2010 wird der Physiker Masoud Ali Mohammadi in Teheran durch eine ferngezündete Bombe getötet. 10 Monate später klebt ein Motorradfahrer in Teheran eine Magnetbombe an das Auto des Wissenschaftlers Majid Shariari. Der damals 43-Jährige kommt bei der Explosion ums Leben. Ein weiterer Wissenschaftler wird im Juli 2011 mit einem Kopfschuss regelrecht hingerichtet. Und 2012 stirbt der Chemiker Mustafa Ahmadi Roshan, damals Abteilungsleiter in der Urananreicherungsanlage Natanz. Ein Attentäter brachte im Vorbeifahren einen magnetischen Sprengsatz an seinem Auto an. Aber die Israelis nehmen nicht nur die iranischen Spezialisten ins Visier, sondern auch all jene, die diesen behilflich sind. Sie versuchen, Zulieferer zu unterwandern, warnen befreundete Geheimdienste vor verdächtiger Fracht und sabotieren Lieferungen. Und so ist es kaum verwunderlich, dass sie sehr früh auf Kali aufmerksam werden und versuchen, gegen ihn vorzugehen. Durch diplomatischen Druck in Peking und über Robert Morgenthau und seine New Yorker Staatsanwälte, die sie mit Informationen füttern. Gleichzeitig führt Israel einen weltweiten PR-Krieg. Agenten versorgen regelmäßig Journalisten und Politiker anderer Länder mit Details zum Raketen- und Atomprogramm des Iran. Sie laden zu Gesprächen in Botschaften und Konsulate auf aller Welt, halten Vorträge, legen Dossiers auf den Tisch, um dann aus dem Raum zu verschwinden, damit man sie ungestört durchsehen und abschreiben kann. Laut übereinstimmenden Berichten von Spiegel und New York Times soll der Mossad auch hinter den Enthüllungen zur Existenz des Schwerwasserreaktors Arak 2002 stecken, wo der Iran heimlich Plutonium anreicherte. Angeblich haben die Agenten des israelischen Auslandsgeheimdienstes die Informationen zusammengetragen und iranischen Oppositionellen zugespielt. Das Kalkül, die Vorwürfe erscheinen glaubwürdiger, wenn sie von einer iranischen Gruppe kommen und nicht vom Geheimdienst des Erzfeinds. Ähnlich verhält es sich mit Morgenthau. Einem amerikanischen Staatsanwalt wird eher Gehör geschenkt als einem Nachrichtendienst. Als uns diese Strategie klar wird, fragen wir uns, könnte es im Fall der ominösen Website whoislifangwei.com ähnlich gelaufen sein? Steckt vielleicht auch hinter dieser und den zugehörigen Kali-Facebook-Gruppen der israelische Geheimdienst? Ist vielleicht das der Grund, warum alle Spuren zu den Hintermännern ins Nichts führen und all unsere Kontaktversuche ohne Erfolg bleiben? Längst haben wir aufgehört zu zählen, wie oft wir die Website whoislifangwei.com schon besucht haben, wie oft wir uns durch die Unterseiten geklickt und dem pixeligen Konterfei des Chinesen in die Augen geblickt haben. Es müssen etliche 100 Male gewesen sein. Und doch bleibt die Seite ein Rätsel. Wer richtet eine eigene Website für einen Waffenhändler ein, der hochgefährlich ist, den aber niemand kennt? Wer macht sich die Mühe, aufwendige Kali-Karikaturen und Animationen zu produzieren und über Monate regelmäßig neue Details zu veröffentlichen? Auf Englisch, auf Arabisch, auf Chinesisch? Wir wollen verstehen, wie diese Welt der Trickser und Täuscher funktioniert welche Strategien sie anwenden und wer hinter der Seite steckt. Wir schreiben Experten auf aller Welt an, bitten sie um Telefonate und Videogespräche, schildern unser Interesse, stellen Fragen über Fragen. Irgendwann erklärt sich schließlich ein Mann zu einem Treffen bereit, von dem wir uns tatsächlich Aufklärung versprechen. Er ist einer der weltweit führenden Cyber-Experten, hat einst an sensibler Stelle für eine Regierung gearbeitet und ist das, was man einen Cyberkrieger nennen könnte. Zu seinen Spezialitäten gehört das Enttarnen sogenannter Botnetze. Das sind Netzwerke von Computern, die Kriminelle heimlich mit Schadsoftware infiziert haben und ohne Wissen ihrer Besitzer zum Versand von Spam-Nachrichten für Cyberangriffe oder Online-Betrug nutzen. Wenn jemand herausfinden kann, wer oder was hinter whoisliefangwei.com steckt, dann dieser Mann. Hoffen wir jedenfalls. Wir machen uns also auf die Reise an einen geheimen Ort. Bis zum Treffpunkt sind es ein Flug in eine andere Zeitzone und eine längere Autofahrt. Gegen Abend kommen wir an, in einem Restaurant, in dem er für uns reserviert hat. Dort sitzen wir nun und warten, eine geschlagene Stunde lang. Wir beobachten die Kellner und studieren die Speisekarte. Unser Mann schätzt offenbar gehobene Küche und perfekten Service. Dann tritt jemand durch die Tür, kommt direkt auf uns zu, begrüßt uns, entschuldigt sich. Wir müssten verstehen, das allgemeine Verkehrschaos in der Stadt und dann auch noch ein Fußballspiel mit tausenden Fans. Er bestellt Thunfisch mit Erdnüssen und Kräutern auf Blattsalat. Dann kommt er auch schon zur Sache und fragt, ob wir ihm mehr über unser Rechercheprojekt erzählen könnten. In unseren E-Mails waren wir sehr vorsichtig. Aber jetzt wird klar, wenn wir ihm nicht mehr verraten, wird er auch nichts erzählen. Also berichten wir ihm. Von der Website, die plötzlich auftauchte, wenige Wochen nachdem unsere Recherche begonnen hatte. Und wir erzählen ihm von all den Dingen, die uns komisch vorkommen. Dass wir die echten Personen hinter den Facebook-Profilen nicht finden können. Dass die Zeiten, zu denen das Twitter-Profil aktiv ist, nicht zu jemandem passen, der in Deutschland lebt, sondern eher zur amerikanischen Ostküste. Oder dass es für ein Uni-Projekt untypisch wäre, wenn Studenten GIF-Animationen anfertigen, die ein Schwein mit Kali-Kopf zeigen, das seine Hose runterlässt. Das klingt nach einer faszinierenden Geschichte, sagt der Mann. Ob er die Seite sehen möchte? Unbedingt. Wir reichen ihm ein Handy, er scrollt ein bisschen, blickt auf und grinst. Das sind keine Studenten, sagt er. Was er vor sich habe, sehe vielmehr aus wie das Werk von Profis. Profis? Ja, von Programmierern im Auftrag eines Staates. Das furzende Schwein und all die anderen Inhalte, es könnte sich um eine Info-Operation handeln. Er tippt auf die Israelis oder die Amerikaner. Israels Armee ist berüchtigt für ihre Cyberkrieger. Die wohl berühmteste Einheit heißt Unit 8200. Oder auf Hebräisch Yechida Shome Matayim. Tausende Rekruten, die meisten zwischen 16 und 21 Jahre alt, dringen in gegnerische Computersysteme, Handys und Mobilfunknetze ein, spähen, lauschen und greifen an. So sollen Mitglieder der Einheit 8200 das syrische Luftabwehrsystem infiltriert und sabotiert haben, damit Kampfflugzeuge einen Gebäudekomplex bombardieren konnten, in dem sich nach israelischen Erkenntnissen ein Atomreaktor befand. Der wohl bekannteste Erfolg, der Unit 8200 zugeschrieben wird, ist Stuxnet. Jener Computerwurm, der nach 2007 Akukans Zentrifugen zu Hunderten platzen ließ. Ein Einsatz, der jahrelange Vorbereitung erforderte, und einen starken Partner, in diesem Fall die USA. Den Amerikanern waren etliche Zentrifugen eines bestimmten Typs, Experten sprechen von P1, in die Hände gefallen, nachdem der libysche Diktator Gaddafi sein Atomprogramm aufgegeben hatte. Zentrifugen des Typs, der im Iran verwendet wird. Und so baut der israelische Geheimdienst damals in der Negev-Wüste im Dimona-Komplex, wo Israel seine eigenen Atombomben produziert, die Zentrifugenanlagen der Iraner nach. Israels Geheimdienst hat längst herausgefunden, dass die Geräte mit einer Siemens-Software gesteuert werden, die mit Microsoft Windows läuft. Und genau hier soll Stuxnet, jenes Programm, das der Chaos Computer Club einen digitalen Bunkerbrecher nennt, ansetzen. Das Programm soll mehrere Sicherheitslücken ausnutzen, Antivirenprogramme umgehen und dann die Zentrifugen scheinbar wahllos beschleunigen und abbremsen, bis sie bersten. Danach soll Stuxnet seine Spuren verwischen. Damit der digitale Sprengkopf seine Wirkung entfalten kann, muss er aber erst einmal in die iranische Atomanlage gelangen. Offenbar ist dabei, bewusst oder unbewusst, ein iranischer Mitarbeiter behilflich. Es stellt sich heraus, dass es immer einen Idioten gibt, der nicht viel über den USB-Stick in seiner Hand nachdenkt, erklärt später ein Insider der New York Times, die in einem langen Artikel die Hintergründe nachzeichnet. 2008 bersten in Natanz die ersten Zentrifugen. Die Iraner wissen anfangs nicht, was passiert. Sie feuern Angestellte, bauen Überwachungskameras auf. Doch immer mehr Geräte zerbrechen. Die Israelis entwickeln Stuxnet derweil weiter. Der Computerwurm soll noch wirkungsvoller werden, noch mehr Zentrifugen sollen zerstört und das Atomprogramm noch weiter zurückgeworfen werden. Dafür gehen Israels geheime Programmierer offenbar auch mehr Risiken ein. Und das hat seinen Preis. Im Sommer 2010 bricht der Wurm aus. Er befällt aus bis heute nicht restlos geklärten Gründen nicht nur Computer in Natanz, sondern auch anderswo. Plötzlich sind auch PCs in anderen Ländern betroffen und so erfährt schließlich die Weltöffentlichkeit von dem Cyberangriff. Später finden IT-Experten heraus, dass Stuxnet auf jedem infizierten Rechner einen Hinweis hinterlässt. Er speichert den Wert 19790509 in der sogenannten Registry ab, der Datenbank, in der Windows-Rechner alle systemrelevanten Informationen sichern. Jeder Computer, der diese Zahlenfolge in seiner Registry hat, wird nicht erneut infiziert. So soll wohl verhindert werden, dass sich der Wurm unkontrolliert ausbreitet und am Ende womöglich Computer auf aller Welt, im schlimmsten Fall sogar im Heimatland seiner Urheber befällt. Spezialisten mutmaßen, dass es sich bei der Stuxnet-Prüfsumme 19790509 um eine Art Chiffre handelt. Denn die Zahl ergibt rückwärts gelesen ein Datum. 9. Mai 1979. Es ist der Tag, an dem in Teheran ein jüdischer Unternehmer hingerichtet wurde. Ihm wurde vorgeworfen, ein israelischer Spion zu sein. Zufall oder Provokation? Viele der jungen Mitarbeiter der Unit A200 haben vor ihrer Tätigkeit ein Schulungsprogramm für Hackerüberflieger durchlaufen. In der Unit A200 arbeiten sie oft wie in Startups. Sie suchen kreative Lösungen in kleinen Teams, manchmal mit jugendlichem Humor. Die Machart der Kali-Seite, die Karikaturen, das furzende Schwein, all das würde durchaus zu israelischen Cyberkriegern passen, erklärt uns der Experte. Und dann ist da auch noch ein Detail, das uns auf dem YouTube-Profil von Zhang Zengbo aufgefallen ist, dem angeblichen Studenten aus Heidelberg, der hinter der Website stecken soll und für uns nicht erreichbar ist. Auf dem Profil hat wer auch immer ein Video eines iranischen Raketenbunkers veröffentlicht. Es ist ein Zusammenschnitt, bei dem Carl Lees Gesicht als Dauerlogo eingeblendet ist und den jemand mit Disco-Musik unterlegt hat. Wir lassen das Lied durch eine Musikerkennungssoftware laufen und siehe da, es ist ein Track eines DJs aus Tel Aviv. Ist das vielleicht ein Signature-Code, den israelische Programmierer versteckt haben? Und wenn ja, was würde das bedeuten? Haupt- und Nachspeise sind längst aufgegessen und draußen ist es dunkel, als wir die große Frage stellen. Warum? Nur mal angenommen, es wären tatsächlich die Israelis, womöglich sogar Einheit 8200. Was wäre das Ziel? Was würde ihnen eine Seite wie whoisliefangwei.com bringen? Unser Gegenüber, der hier namenlos bleibende Cyberexperte, beugt sich nach vorn. Er wirkt dabei etwas amüsiert. Vielleicht wegen unserer unbedarften, naiven Fragen, aber auch, weil man ihm anmerkt, wie sehr ihn selbst all das fasziniert. Diese klandestine Hackerwelt, wo sich Nerdtum, Kreativität und knallharte staatliche Interessen treffen. Er wartet, bis der Kellner wieder außer Hörweite ist und senkt die Stimme. Ein mögliches Motiv sei Einschüchterung. Wenn Carly die Seite anschaut, soll er wissen, wir haben dich im Blick bei allem, was du machst. Eine ähnliche Vermutung hat auch schon Aaron Arnold geäußert. Doch der Cyber-Experte nennt noch ein zweites Motiv. Überwachung. Überprüfen, wer auf die Seite geht und sich für das Thema interessiert. Allen voran natürlich Carly selbst. Über eine solche Website lassen sich dann gezielt Schadsoftware auf seinen Rechner aufspielen. Und nicht nur auf seinen, auch auf die Computer deutscher Journalisten zum Beispiel, die zu Carly recherchieren. Jetzt wirkt unser Gesprächspartner noch amüsierter. Vermutlich, weil er sieht, wie wir zu grübeln anfangen, denn wir haben die Website unzählige Male aufgerufen, mit sämtlichen Rechnern und Smartphones, die wir nutzen. Der Experte verspricht uns jedenfalls, sich die Sache genauer anzusehen. Eines aber macht er klar. Sollte sich der Verdacht erhärten, dass es die Israelis sind, werde er die Finger davon lassen. Mit einer Cyberweltmacht will er sich offenbar nicht anlegen. Kapitel 14: Exporteure des Todes. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland, heißt es in Paul Celans düsterem Gedicht Todesfuge, und auch wenn die NS-Zeit inzwischen lange zurückliegt, in Sachen Präzisionswaffen und Technik ist dieses Land noch immer führend. Und traditionell haben Firmen aus Deutschland wenig Berührungsängste mit fragwürdigen Regimen. Insofern ist es kaum überraschend, dass deutsche Unternehmen auch in den Plänen von Carl Lee eine Rolle spielen. Nicht nur der Bundesnachrichtendienst, auch die Geheimdienste anderer westlicher Länder bekommen nach der Jahrtausendwende immer mehr Hinweise, dass der Iran an einer Atombombe arbeitet und an Raketen, die es braucht, um nukleare Sprengköpfe ins Ziel zu bringen. Waren es einst Fachleute aus der Sowjetunion und Nordkorea, die den iranischen Konstrukteuren halfen, hat das Land mittlerweile hunderte Experten selbst ausgebildet. Die besten Spezialisten bringen aber nichts, wenn ihnen das Material fehlt. Und so registrieren westliche Geheimdienste, wie Einkäufer der Regierung in Teheran versuchen, im Ausland Maschinen und Bauteile zu beschaffen. Ein Land steht ganz besonders im Fokus der iranischen Einkäufer: die Bundesrepublik Deutschland. Deutschland löst 2003 die USA vorübergehend als Exportweltmeister ab und ist bekannt für seine zahlreichen Hochtechnologiefirmen, die etwa Pumpen, Ventile, Werkzeugmaschinen, Messinstrumente und Anlagen herstellen. Es sind Gerätschaften, die man für den Bau von Autos oder für die Chemieindustrie benutzen kann, aber eben auch zur Produktion von Raketen, chemischen Waffen oder Atombomben. Gleichzeitig gilt Deutschland damals wie heute als ein Land mit lückenhaften Rüstungsexportregeln. Seit Jahrzehnten landet deutsche Technologie immer wieder in Händen von Regimen, die damit zweifelhafte Absichten verfolgen. Von einem besonders erschreckenden Fall erfährt die Welt bereits 1989. Damals deckt die New York Times auf, dass deutsche Firmen in den Bau einer Giftgasanlage für den libyschen Diktator Muammar al-Gaddafi involviert sind. Die internationale Empörung ist groß. Von Auschwitz im Wüstensand, schreibt die New York Times. Man könnte meinen, dass diese Generation von Deutschen, die sich der Schuld ihrer Väter an der Vergasung von Millionen von Unschuldigen vor nicht allzu langer Zeit bewusst ist, besonders empfindlich auf die Aussicht reagieren würde, dass ein terroristischer Staat heute an der Ermordung von Zivilisten durch Gas beteiligt ist. Aber immer wieder ignorieren deutsche Unternehmen internationale Embargos und Sanktionen. Immer wieder stellen sie den Profit über die Moral. Sie bauen Giftgasanlagen für Syriens Diktator Hafez al-Assad und für Saddam Hussein, der die Massenvernichtungswaffe gegen die eigene Bevölkerung einsetzt und damit tausende Kurden ermordet. Wenn überhaupt, dann fallen die Strafen für die Exporteure des Todes, so der Titel eines deutschen Enthüllungsbuches aus dem Jahr 1990, milde aus. Bei der deutschen Justiz und der Bundesregierung ist das Problembewusstsein damals wenig ausgeprägt. Als die New York Times über Gaddafis Giftgasanlagen und die Rolle der Deutschen berichtet, ist für den ehemaligen Bundeswirtschaftsminister Martin Bangemann, FDP, der Fall klar. Reiner Konkurrenzneid der Amerikaner. Doch der internationale Druck ganz besonders aus den USA und Israel, zeigt irgendwann auch in Deutschland Wirkung. Seit den 90er Jahren schauen die deutschen Behörden genauer hin, wenn Anfragen aus problematischen Weltregionen bei der Industrie eingehen. Es ist besonders die Spionageabwehr der deutschen Inlandsgeheimdienste, also des Bundesamtes und der Landesämter für Verfassungsschutz, die unzählige Lieferungen verhindert. Nach Nordkorea, Syrien, Pakistan und vor allem in den Iran. Das aktivste Land im Bereich Proliferation, wie Fachleute den Verkauf von Gütern nennen, mit denen am Ende der Bau einer Atomrakete ermöglicht werden soll. Das Regime in Teheran geht jeden denkbaren Weg, um an Bauteile für sein Raketen- und Atomprogramm zu kommen. Nicht nur einmal entdecken deutsche Geheimdienste in iranischen Propagandafilmen über Nuklearanlagen oder Rüstungsparaden Bauteile aus Deutschland. Wie sie in den Iran gelangt sind, lässt sich oft nicht restlos klären. Der Verfassungsschutz versucht vorzubeugen, mit einem speziellen Programm, das sich direkt an die deutschen Firmen richtet. Die Beamten verfassen Merkblätter, damit Unternehmen nicht versehentlich sensible Technologie an fragwürdige Kunden ausliefern. Warnzeichen sind demnach, wenn Zwischenhändler ohne Grund eingeschaltet werden, wenn hohe Vorauszahlungen eingehen, ungewöhnlich üppige Provisionen oder Barzahlungen angeboten werden und wenn Kunden nicht an Service- oder Garantieleistungen interessiert sind. Dann raten die Experten des Inlandsgeheimdienstes den Unternehmen zur Vorsicht. Die deutschen Dienste gehen auch aktiv auf Firmen zu und bieten Aufklärung an. Der Großteil der Unternehmen sei kooperativ, heißt es aus Behördenkreisen. Schließlich sehen auch die Firmen selbst die Gefahr, obskuren Beschaffern aufzusitzen und am Ende in Schwierigkeiten zu geraten. Von 2019 bis 2022 führten Beamte mehr als 300 solche Sensibilisierungsgespräche mit deutschen Unternehmensvertretern. Doch trotz aller Bemühungen, die iranischen Geheimdienste sind in Deutschland bis heute höchst aktiv. Regelmäßig sprechen in Berlin israelische und amerikanische Diplomaten vor, mit Hinweisen darauf, wie deutsche Firmen angeblich das Regime in Teheran unterstützen. Und immer wieder kommt es seit der Jahrtausendwende zu Durchsuchungen, Ermittlungsverfahren und auch zu Festnahmen. 2004 stellen die Behörden fest, dass der Iran in Deutschland ein Beschaffungsnetzwerk für Uranzentrifugenteile unterhält. Es kommt zu Verhaftungen in Baden-Württemberg und Hessen. Zwei Jahre später wird ein iranischer Diplomat dabei erwischt, wie er Komponenten für das Urananreicherungsprogramm seines Landes bei einem Spezialunternehmen in Bayern beschaffen will. Die Behörden erklären den Mann, der für das iranische Generalkonsulat in Frankfurt arbeitet, zur unerwünschten Person. Er muss Deutschland verlassen. Seit 2008 dürfen deutsche Schwerlaster, jene Lastwagen also, die Raketen transportieren können, nicht mehr in den Iran exportiert werden. 2009 verurteilt das Oberlandesgericht Koblenz einen Geschäftsmann zu 6 Jahren Haft und einer Geldstrafe in Höhe von mehr als 700.000 Euro, weil er Graphit in den Iran exportiert hat, das den Richtern zufolge für Mittel- und Langstreckenraketen eingesetzt werden kann. Um an Technik und Know-how aus Deutschland zu gelangen, sollen die Iraner dem Verfassungsschutz zufolge außerdem einen Kaufmann aus Nordrhein-Westfalen erpresst haben, eine Pumpe für Atomanlagen zu liefern. Der Mann, der aus dem Iran stammt, soll von iranischen Agenten bedroht worden sein. Es sei besser für seine Verwandtschaft im Iran, wenn er das Gerät liefere. Manchmal erfolgen Bestellungen unter dem Deckmantel der Forschung. Gleichzeitig versuchen iranische Akteure, Praktikanten, Studenten und Wissenschaftler über Austauschprogramme an deutschen Hochschulen und in Unternehmen unterzubringen, meist unter dem Vorwand, Einblicke in die Fahrzeugindustrie zu erhalten. Das so gewonnene Wissen lässt sich aber oft auch für die Reichweitensteigerung von Raketen nutzen. Weil die deutschen Behörden und auch die Unternehmen inzwischen besser aufpassen, weichen die iranischen Behörden immer häufiger aus. Sie versuchen, den Empfänger zu verschleiern, etwa durch vermeintlich unverdächtige Kunden im Ausland, durch Tarnfirmen und Strohmänner. Die Routen führen hauptsächlich durch 3 Länder, die Vereinigten Arabischen Emirate, die Türkei und China. Vor allem die Volksrepublik sei in diesem Zusammenhang ein großes Problem, heißt es aus deutschen Geheimdienstkreisen. Das Land ist einer der wichtigsten Handelspartner aller großen Industrienationen und der Export dorthin ist grundsätzlich möglich. Nur dann nicht, wenn klar ist, dass die Ware am Ende im Iran oder in Nordkorea landen wird. Doch das lässt sich leicht verschleiern. Und die chinesischen Behörden kooperieren so gut wie nie mit ihren westlichen Kollegen, wenn es darum geht, den Weiterexport in diese Staaten zu verhindern. Im August 2020 verurteilt das Landgericht Würzburg den Geschäftsführer eines Aschaffenburger Maschinenherstellers sowie seine engste Mitarbeiterin. Eine Firma aus Teheran wollte zuvor bei dem Unternehmen eine Maschine kaufen, die besonders schwere Bauteile mit einem Gewicht bis zu 3,7 Tonnen vermessen kann. Die Aschaffenburger Firma beantragte daraufhin eine Exportgenehmigung beim zuständigen Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, kurz BAFA. Doch die Behörde lehnte den Antrag ab. Die Käuferfirma sei als Beschaffungsunternehmen für das iranische Trägertechnologieprogramm bekannt, teilt das BAFA dem Unternehmen mit. Dem Geschäftsführer war das offenbar egal. Vielleicht hatte er auch damit gerechnet, denn sein Unternehmen hatte sogar in einer Verkaufspräsentation damit geworben, dass seine Maschine zum Vermessen von Raketenteilen geeignet sei. Nach Auffassung der Richter fasst der Geschäftsführer, der aus China stammt, nun folgenden Plan. Sein Unternehmen soll die Maschine zunächst an den chinesischen Mutterkonzern verkaufen, der die Aschaffenburger Firma kurz zuvor übernommen hat. Dann kann sein iranischer Kontaktmann, der schon länger im Visier der deutschen Behörden ist, seine Bestellung einfach in China aufgeben. Tatsächlich wird die Maschine von Aschaffenburg zum Hamburger Hafen transportiert, nach China verschifft und von dort in den Iran geliefert. Wenig später fliegt ein Techniker der deutschen Firma in den Iran, um die Maschine in Betrieb zu nehmen. Der Mann räumt später in einer Vernehmung ein, er habe bei seinem Besuch etliche Sicherheitsschleusen passieren müssen. Das Gelände sei streng bewacht gewesen und habe nach militärischer Nutzung ausgesehen. Vermessen wollten die Iraner nach seinen Angaben sogenannte Halbschalen mit einem Gewicht von 2,5 Tonnen. Teile, die üblicherweise beim Raketenbau verwendet werden. Der Techniker bleibt unbescholten, doch seinen Chef verurteilt das Landgericht Würzburg zu 2 Jahren und 9 Monaten Haft, dessen engste Mitarbeiterin zu 1 Jahr und 6 Monaten. Immer wieder unterbinden die Behörden seit der Jahrtausendwende solche Dreiecksgeschäfte zwischen Deutschland, China und dem Iran. Geschäfte, bei denen auch Carl Lee mitmischen will. Amerikanische Beamte erhalten beispielsweise Hinweise darauf, dass im Juni 2009 der führende iranische Feststoffraketenhersteller, die Shahid Bagheri Industrial Group, Informationen über eine Spezialmaschine der deutschen Firma Brabender GmbH und Co. KG beschaffen will, und zwar durch das zwischengeschaltete Unternehmen MS SEL Trade Limited. Auch Angebote für Pumpen der deutschen Firmen Mar GmbH und Oerlikon Barmag ließen die Iraner offenbar schon einholen. Im August 2009 bringt die Shahid Bagheri Industrial Group Interesse zum Ausdruck, bei der deutschen Firma Oerlikon Barmag eine Pumpe zu kaufen. Erwerben soll sie eine Firma in China, Dalian Sunny Industries, hinter der Carl Lee steht. Aber die Amerikaner bekommen Wind davon und warnen die deutschen Behörden, dass die Teile für die Produktion von Raketensystemen verwendet werden könnten. Am Ende kommt das Geschäft offenbar nicht zustande. Wie genau dieser und andere Fälle abgelaufen sind, welche Rolle die Geheimdienste dabei spielten und wie die deutschen Unternehmen reagiert haben, all das lässt sich kaum rekonstruieren. Egal, wen wir für diese Recherche ansprechen, sobald wir das Gespräch auf Carl Lee und mögliche Ankäufe durch seine Firmen für den Iran bringen, gehen alle Rollläden herunter. Auch die Spur des Geldes führt von Carl Lee geradewegs nach Europa, und zwar, wie so oft, zu Banken in Deutschland und der Schweiz. Männer und Frauen, die bei Geldhäusern, Finanzdienstleistern und Behörden arbeiten, berichten uns hinter vorgehaltener Hand, dass beispielsweise bei der Schweizer Großbank UBS zeitweise 17 Mal der Name Li Fangwei bzw. Carl Lee in der Kundendatenbank auftaucht. Mehrere Firmen, die laut westlichen Behörden mit ihm in Verbindung stehen, hatten den Hinweisen zufolge zeitweise ein Konto bei der Schweizer Bank. Die Bankverbindungen könnten demnach beim Verkauf von Raketenbauteilen in den Iran genutzt worden sein. Die UBS teilt uns dazu lediglich mit: Wie üblich kommentieren wir allfällige Kundenbeziehungen nicht. Und auch die Deutsche Bank spielt für Li Fangweis Geschäfte offenbar eine wichtige Rolle. Als 2007 eine seiner Firmen versucht, Graphit und Wolframkupfer an die Shahid Bagheri Industrial Group zu schicken und die US-Außenministerin Condoleezza Rice ihre Diplomaten in Peking anweist, den Handel zu stoppen, ist als Bank im Hintergrund das größte deutsche Geldhaus tätig. Die Deutsche Bank taucht so gut wie jedes Mal auf, wenn wir zu dubiosen Geschäften, Korruption oder Geldwäsche recherchieren. Kaum eine Affäre, kaum ein Skandal, kaum ein schmutziges Geschäft, an dem die Deutsche Bank nicht beteiligt war. Einst war sie das Sinnbild für die Deutschland AG, für das Wirtschaftswunder, für den Aufstieg der Bundesrepublik. Doch mit der Zeit haben zu viele Mitarbeiter den Blick dafür verloren, was gesetzlich noch legal und moralisch noch legitim ist und was eben nicht, schreibt die Süddeutsche Zeitung 2020. Tatsächlich haben Trader mit obskuren Finanzprodukten gehandelt, haben Berater hunderten Kunden beim Gründen und Verwalten von Briefkastenfirmen geholfen. Und so taucht die Deutsche Bank ebenso in den Luxemburg-Leaks auf, wie in den Offshore-Leaks, den Panama Papers, den Paradise Papers und den Pandora Papers. Bis heute musste die Bank bereits mehr als 20 Milliarden Euro an Strafen zahlen. 2017 sieht sich die Bank genötigt, in überregionalen deutschen Zeitungen ganzseitige Anzeigen zu schalten, um für die Verfehlungen des Hauses um Entschuldigung zu bitten. Das Verhalten der Bank entsprach nicht unseren Standards und war inakzeptabel. Bei unseren Recherchen stoßen wir auch im Zusammenhang mit Karl Lee auf Zahlungsströme, die über die Deutsche Bank abgewickelt wurden. Es handle sich um willkürliche und krumme Zahlungen, mal von internationalen Großbanken, dann wieder von Konten bei kleinen Provinzbanken, erzählt uns ein Insider. Schon 2008 weist das US-Außenministerium seine Diplomaten in Deutschland an, in der Sache Druck auf die deutschen Behörden auszuüben. Eine geheime Depesche an die Botschaft in Berlin enthält einen Sprechzettel für US-Diplomaten, die in deutschen Ministerien vorstellig werden. Die Deutsche Bank sei in die Abwicklung einer Zahlung zwischen Karl Lees Firma Limt und einem iranischen Raketenhersteller involviert gewesen. Wir bitten Sie dringend, sicherzustellen, dass die Deutsche Bank AG Frankfurt oder andere deutsche Finanzinstitute keine Beziehungen zur chinesischen Firma Limt unterhalten. Banken und Unternehmen, die an Transaktionen im Namen von Limt beteiligt seien, könnten unwissentlich das iranische Raketenprogramm unterstützen. Auch den New Yorker Staatsanwälten um Robert Morgenthau fallen solche Zahlungen auf. Aus tausenden E-Mails und Überweisungsunterlagen, die sie für ihre Ermittlungen auswerten, geht hervor, Karl Lee wickelt viele seiner Geschäfte in Euro ab. Und zwar ganz besonders, seit die US-Regierung 2004 erstmals Sanktionen gegen ihn verhängt hat. Die Zahlungen laufen über das deutsche Finanzzentrum Frankfurt. Morgenthau schickt deshalb seine Staatsanwälte nach Deutschland. Wir hatten ein Dossier zusammengestellt, erinnert sich Morgenthaus früherer Mitarbeiter Adam Kaufmann. Die New Yorker Ermittler arbeiten sich damals in deutsches Recht ein und listen genau auf, wann welche deutschen und europäischen Banken in welche Zahlungsströme involviert sind. Ihre Idee? Sie wollen deutsche Ermittler auf Karl Lee ansetzen, so ähnlich wie es der Mossad einst mit ihnen selbst gemacht hat. In Bonn treffen sie eine Vertreterin der Bundesanwaltschaft und eine Gruppe von Ermittlern des Bundeskriminalamts. Sie erklären den Beamten, welche Rolle Karl Lee spielt und übergeben ihnen ein Dossier. Es fühlte sich wie ein produktives Meeting an, erzählt Kaufmann. Sie stellten die richtigen Fragen. Die deutschen Ermittler nehmen die Amerikaner mit zum Abendessen. Es gibt Bratwurst und Bier. Und als ihre deutschen Kollegen längst gegangen sind, versacken die US-Staatsanwälte in einem Biergarten am Rheinufer. Der Trip hat uns definitiv Spaß gemacht. Nur gebracht hat er nichts. Ermittlungen wie in den USA seien in Deutschland gegen Karl Lee niemals eingeleitet worden, sagt Adam Kaufmann. Zumindest hätten er und seine Kollegen nichts davon mitbekommen. Stimmt das wirklich? Die deutschen Behörden schweigen dazu. Das Bundeskriminalamt teilt uns auf Anfrage mit, man äußere sich grundsätzlich nicht dazu, ob bestimmte Ermittlungsverfahren geführt werden oder wurden. Auch von der Bundesanwaltschaft heißt es, die Behörde gebe keine Auskunft darüber, ob sie gegen eine bestimmte Person Ermittlungen geführt habe oder mit einem bestimmten Sachverhalt befasst gewesen sei. Jedenfalls fließt, das wird uns von einem Insider glaubhaft versichert, Carlys Geld tatsächlich bis mindestens 2019 auch über Konten bei der Deutschen Bank. Überweisungen gehen demnach auf Konten von Dalian Zinghua und Success Move Limited ein, einer seiner Offshore-Firmen, die wir in den Panama Papers gefunden haben. Die Deutsche Bank will sich auf Nachfrage aus rechtlichen Gründen nicht zu tatsächlichen oder potenziellen Kundenbeziehungen äußern. Kapitel 15: Offensive gegen Carl Lee. An diesem Vormittag wehen in Washington noch mehr amerikanische Flaggen als sonst und durch die Straßen knattern schwere Harleys. Es ist das Wochenende vor dem Memorial Day, an dem die Amerikaner die Gefallenen ihrer zahlreichen Kriege ehren. Die Hauptstadt bereitet sich auf die traditionelle Parade am Montag vor und zehntausende Biker sind in die Stadt gekommen, um mit dem Lärm ihrer Maschinen die Regierung an ihre toten Kameraden und an jene US-Soldaten zu erinnern, die in Kriegsgefangenschaft geraten sind. Ein paar Gehminuten vom Weißen Haus entfernt treffen wir Thomas Countryman. Wir sind vor einem Bürogebäude verabredet, das an diesem Samstag so gut wie verlassen ist. Er nimmt uns im Aufzug mit nach oben in den 11. Stock, wo die Arms Control Association ihre Büros hat. Eine Lobbyorganisation, die sich für bessere Abrüstungskontrollen und weniger Massenvernichtungswaffen in der Welt einsetzt. Countryman ist Vorstandsvorsitzender dieser Vereinigung. Er bittet uns an einen Konferenztisch, bringt uns Kaffee, zupft seinen Sakko zurecht und setzt sich. Countryman hat einen schneidenden Verstand. Das merkt man schon nach ein paar Sätzen. Er spricht druckreif, wählt seine Worte sorgsam und präzise. Es ist nicht lange her, da war er einer der ranghöchsten US-Diplomaten, bis ihn Donald Trump von einem Tag auf den anderen feuern lässt. Countryman ist damals gerade unterwegs zu einer Abrüstungskonferenz in Jordanien, als er zurückbeordert wird, was im Außenministerium und darüber hinaus für Entsetzen sorgt. Denn er gilt als einer der fähigsten und erfahrensten Beamten. Anfang der 80er Jahre beobachtet Countryman Jugoslawiens langsamen Zerfall als Mitarbeiter der US-Botschaft in Belgrad aus nächster Nähe. Später ist er in Kairo, Athen, Rom und bei den Vereinten Nationen in New York stationiert. Er dient als US-Verbindungsmann zur UN-Kommission, die das irakische Waffenprogramm untersucht und ist beim Nationalen Sicherheitsrat zuständig für den Nahen Osten und Südasien. 2011 nominiert ihn der demokratische US-Präsident Barack Obama für das Amt des Assistant Secretary of State for International Security and Non-Proliferation. 5,5 Jahre hat er diesen Posten inne. Als stellvertretender Staatssekretär ist Countryman Chef einer Abteilung mit mehr als 250 Mitarbeitern, deren Mission er im Gespräch mit uns so beschreibt: dafür zu sorgen, dass die gefährlichsten Waffen der Welt nicht in die Hände der gefährlichsten Staatsführer der Welt geraten. Oder noch drastischer, das Risiko für einen nuklearen Holocaust zu reduzieren. Countryman ist im Frühjahr 2019, im Gegensatz zu vielen anderen, sofort zu einem Gespräch mit uns über Carl Lee, alias Lee Fang Wei, bereit. Er habe sich auf unser Treffen extra vorbereitet, sagt er. Habe alte Unterlagen studiert und mit früheren Kollegen gesprochen, um seine Erinnerungen an der einen oder anderen Stelle aufzufrischen. Schon kurz nach seiner Nominierung 2011, noch bevor ihn der Senat in seinem Amt bestätigt, hört Countryman zum ersten Mal von Carl Lee, unter anderem von Van Van Diepen, dessen Vorgesetzter Countryman damals wird. Van Diepen und seine Kollegen haben Lee Fang Wei als den wichtigsten ausländischen Lieferanten für das iranische Raketenprogramm identifiziert. Doch alle Bemühungen der Amerikaner laufen ins Leere. Egal ob von Seiten der Justiz, des Außenministeriums oder der Geheimdienste. Es wurde klar, dass wir die Verpflichtung hatten, mehr Druck auszuüben, um die chinesische Regierung dazu zu bringen, Herrn Lee zu stoppen, sagt Countryman. Ob in Peking oder Washington, am Rande von Konferenzen der Vereinten Nationen in Genf, Wien oder New York, wann immer der Top-Diplomat einem hochrangigen Chinesen begegnet, bringt er das Thema Carl Lee zur Sprache. Doch wie in den Jahren zuvor beißen sich die Amerikaner an den Chinesen die Zähne aus. Die Gespräche laufen immer gleich ab. Sie sind gute Diplomaten, sagt Countryman. Sie hören zu, und das ist die wichtigste Qualität eines Diplomaten. Dann jedoch fingen die Chinesen meistens an, nach den Quellen der US-Informationen zu fragen, obwohl ihnen klar sein müsste, an dieser Stelle geht es nicht weiter, denn schließlich wollen die Amerikaner nicht ihre Informanten in Gefahr bringen. Ich habe immer geantwortet, dass die chinesische Regierung alle Möglichkeiten hat, die Dinge, die wir ihnen erzählen, selbst zu verifizieren, und dass es nicht unsere Aufgabe sei, Belege zu liefern, die vor einem chinesischen Gericht verwendet werden können. In der Tat wäre es eine Leichtigkeit für die chinesische Führung, herauszufinden, was Carl Li mit seinem Firmennetzwerk anstellt. Die Schiffe, die seine Waren in den Iran bringen, legen in chinesischen Häfen ab, seine Produktionsanlagen stehen auf chinesischem Boden, und China ist ein Überwachungs- und Polizeistaat. Die Sicherheitsbehörden verschaffen sich, wenn sie es für nötig erachten, jederzeit Zugang zur Kommunikation und zu Geschäftsunterlagen. Mitarbeiter werden verhört, festgenommen und verurteilt. Die Gerichte unterstehen in China letztlich der Kommunistischen Partei. Die Macht des Apparats ist allumfassend, wenn das System sich einig ist. Deutlich schwieriger wird es hingegen, wenn Li Fangwei mächtige Beschützer und Unterstützer im Apparat hat und jene Beamten, die aufklären wollen, Angst haben. Countryman und seinen Leuten schwant damals, die chinesischen Diplomaten, mit denen sie zu tun haben, können wenig gegen den Waffenhändler ausrichten. Es ist vermutlich schwierig für einen mittleren Beamten in der chinesischen Regierung, gegen jemanden wie Carl Li vorzugehen, der Geld, zahlreiche Anwälte und Verbindungen hat, glaubt Countryman. Offenbar ist der Geschäftsmann aus Dalian eine Nummer zu groß, und Vetternwirtschaft im Apparat ist sehr verbreitet. Bevor Xi Jinping 2012 an die Macht kommt und eine weitreichende Antikorruptionskampagne startet, bei der hunderttausende Kader ihre Posten verlieren, gehört Bestechung zum Alltag und wird völlig offen praktiziert. Vor den Ministerien in Peking gibt es damals spezielle Läden, in denen man Schweizer Uhren, jahrzehntegereiften Whisky oder teure Parfums kaufen kann. Als Geschenk für die Beamten. Zum Geschäftsmodell dieser Läden gehört es, den Schnaps, die Zigarren und goldenen Füllfederhalter wieder in Zahlung zu nehmen. Denn was soll ein Beamter mit 10 Rolex-Uhren oder ein nicht rauchender Staatsdiener mit einem Kistchen Cohibas? Die Amerikaner beschließen damals, einen neuen Weg zu versuchen. Sie wollen ganz oben Druck ausüben und den Fall Carl Li zur Chefsache machen. Der Präsident der Vereinigten Staaten soll persönlich in der Sache intervenieren. Und er tut es tatsächlich. Barack Obama spricht das Thema gegenüber der chinesischen Führung an. Der mächtigste Mann der Welt beschwert sich über Carl Li. Vor allem in Obamas erster Amtszeit ist man in Washington noch überzeugt, dass sich China wandelt und immer weiter öffnet. Als er im Herbst 2008 gewählt wird, liegen die Olympischen Sommerspiele in Peking erst wenige Wochen zurück. Journalisten aus aller Welt haben ein neues China gesehen, ein Land, dessen Wirtschaft brummt, in dem Kultur und Sport sich entwickeln. Die Politik wird folgen, ist man sich damals noch sicher. Und tatsächlich bewegt sich die chinesische Regierung ein wenig, erzählt Countryman. Sie verschärft ihre Exportregeln und stellt zusätzlich Leute für die Kontrollen ein. Bestraft haben die Chinesen Carl Li nach eigenen Aussagen schon zuvor. Das jedenfalls haben sie amerikanischen Diplomaten versichert, wie wir aus den WikiLeaks-Depeschen wissen. Angeblich haben die chinesischen Behörden immer wieder Waren beschlagnahmt, die Carl Lis Firmen exportieren wollten. Aber all das hat keinerlei Effekt auf seine Aktivitäten. Er liefert einfach weiter und offenbar in immer größerem Umfang. Die chinesische Regierung hat gezeigt, dass sie die Autorität und die Mittel hat, jeden aus dem Geschäft zu nehmen, den sie aus dem Geschäft nehmen will, sagt Countryman. Also bleibt nur der Schluss, die Regierung will nicht. Irgendjemand von ganz oben hält, aus welchem Grund auch immer, seine schützende Hand über Carl Li. Davon ist Countryman überzeugt. Der Frust in der US-Regierung nimmt indes zu. Seit Robert Morgenthaus Anklage in New York sind 5 Jahre vergangen, ohne Ergebnis. Die Sanktionen gegen Carl Li und seine Firmen zeigen kaum Wirkung und all die diplomatischen Depeschen und Gespräche laufen ins Leere. In Washington reift die Überzeugung, dass gegen Carl Lee nur eine Aktion helfen kann, wie es sie noch nie gegen einen Waffenhändler gegeben hat. Das Weiße Haus beraumt eine Reihe von Sitzungen an, ein großes Carl Lee-Brainstorming aller US-Behörden, die in irgendeiner Weise mit dem Chinesen zu tun haben. Die Treffen finden im Eisenhower Executive Office Building statt, einem historischen Bürogebäude direkt neben dem Weißen Haus, das formal zum Regierungssitz gehört. Vertreter von CIA, NSA, FBI, von Justiz, Außen- und Finanzministerium überlegen, was sie zu einem koordinierten Schlag gegen Carl Lee beitragen können. Immer wieder treffen sich Spitzenbeamte und Geheimdienstanalysten, um einen Plan auszuarbeiten, den sie intern Carl-Lee-Blitz nennen. Den Mehrfrontenkrieg gegen den chinesischen Geschäftsmann. Mit einer nie dagewesenen Kombination aus Öffentlichkeitsarbeit, juristischer Verfolgung, weiteren Sanktionen und diplomatischem Druck will die US-Regierung Carl-Lee das Handwerk legen. Am 29. April 2014 ist es soweit. Das US-Justizministerium verkündet, dass Carl Lee vor einem Bundesgericht angeklagt wird. Finanz- und Handelsministerium verhängen Sanktionen gegen eine Reihe weiterer Tarnfirmen und gegen Unternehmen, die Carl Lee beliefert hat. Gleichzeitig gibt das FBI bekannt, dass fast 7 Millionen Dollar eingefroren werden, die Carl Lees Unternehmen zugeordnet werden konnten, und es hebt den Mann aus Dalian auf eine Ebene mit den schlimmsten Schwerverbrechern und Terroristen des Planeten. An diesem Tag veröffentlicht die Ermittlungsbehörde das Wanted-Poster mit Carl Lees Gesicht in einer englischen Version, einer chinesischen und einer auf Farsi. Das FBI setzt 5 Millionen Dollar für Hinweise aus, die zu seiner Ergreifung führen. Die chinesische Regierung reagiert meistens nicht auf Druck, sagt Countryman. Aber manchmal reagiert sie, wenn man sie an den Pranger stellt. Vor allem das wollen die Amerikaner mit ihrem Carl Lee-Blitz erreichen. Schließlich sei China ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats, und wenn ein chinesischer Geschäftsmann mit Wissen der Regierung immer wieder Resolutionen des Gremiums verletze, für die auch Peking gestimmt hat, dann werde das Land seiner Verantwortung als Mitglied der internationalen Staatengemeinschaft nicht gerecht. Doch der Plan geht nicht auf. Am Tag danach tritt ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums vor die Presse. Er wird gefragt, ob China wisse, wo sich Carl Lee aufhalte und ob ihn die Regierung an die Vereinigten Staaten ausliefern werde. Man habe die Berichte zur Kenntnis genommen, sagt der Sprecher und holt zu einer Tirade gegen die US-Regierung aus. China sei entschieden dagegen, dass die Vereinigten Staaten ihre eigenen Gesetze dazu verwenden, um einseitig Sanktionen gegen chinesische Firmen oder Individuen zu verhängen. Was die amerikanische Seite getan habe, trage nichts zu einer Lösung bei und beschädige die Zusammenarbeit, gerade wenn es darum gehe, die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen einzudämmen. China nehme jede Verletzung seiner Exportkontrollgesetze sehr ernst, und die US-Regierung solle mit ihren unrechtmäßigen Schritten aufhören und auf den Pfad der Zusammenarbeit zurückkehren. Die chinesische Regierung stellt sich schützend vor Carl Lee. Aber warum? Kapitel 16: Chinas großes Spiel. Man sieht sie schon von Weitem, die iranische Botschaft im Pekinger Diplomatenviertel. Wo sich sonst Funktionsbau an Funktionsbau reiht, erhebt sich die Vertretung der Islamischen Republik Iran am Ufer des Liangmahe wie ein persischer Palast aus dem späten Mittelalter. Ein Monument der Macht mitten in der chinesischen Hauptstadt, wo zwar etliche Prunkbauten stehen, aber eher keine ausländischen. Hier aber 8000 Quadratmeter, abgeschirmt von einer Mauer, die Fenster klein wie Skischarten, dafür ein mächtiges Portal mit einem Hufeisenbogen. Dahinter befinden sich vier miteinander verbundene Höfe mit Wasserbecken und Springbrunnen, dazu ein Lichthof für die Residenz des Botschafters und einer für sein Schwimmbad, ein weiterer für die Kanzlei und schließlich der Besucherhof. Wie oft wohl mag Li Fengwei in dieser persischen Trutzburg gesessen haben, um Deals zu verhandeln und Lieferungen zu vereinbaren? Um die chinesisch-iranischen Beziehungen zu verstehen, muss man zurückgehen in die 80er Jahre. Schon damals, als der Iran und der Irak im ersten Golfkrieg gegeneinander Krieg führen, stehen Washington und Peking im Nahen Osten auf unterschiedlichen Seiten. Die Vereinigten Staaten, wie auch die Sowjetunion, unterstützen Saddam Hussein. China ist hingegen einer der wichtigsten Waffenlieferanten Teherans. Es gab einen sehr intensiven Austausch zwischen den beiden Staaten, sagt Angela Stanzel. Sie ist eine der führenden deutschen China-Expertinnen. Stanzel kennt das Land nicht nur als Wissenschaftlerin, sie hat auch fast 10 Jahre in der Volksrepublik gelebt. Als Kind war ihr Vater deutscher Botschafter in Peking und später kam sie zum Studium wieder. Stanzel arbeitet für die Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP. Die Forschungseinrichtung wurde Anfang der 60er Jahre von einem ehemaligen Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes ins Leben gerufen, als die Kuba-Krise die Welt an den Rand eines Atomkriegs brachte. Der Gründer und seine Kollegen waren der Meinung, die junge Bundesrepublik brauche eine außenpolitische Denkfabrik nach amerikanischem Vorbild, die der Politik Analysen liefert. Heute ist die Stiftung eine der führenden Thinktanks Europas. Einen Großteil ihres Budgets erhält die SWP vom Bundeskanzleramt. Sie berät Politiker und Regierungsmitarbeiter in Berlin, aber auch Vertreter der Europäischen Union, der NATO und der Vereinten Nationen. Angela Stanzel ist für Einschätzungen zur chinesischen Außenpolitik verantwortlich. Bei Stanzel hat unser Google-Alarm angeschlagen. Schon am Anfang unserer Recherchen haben wir ihn eingerichtet. Wann immer ein neuer Eintrag mit den Worten Li Fang Wei im Internet erscheint, erhalten wir seither eine E-Mail. Diesmal macht uns der Alarm auf einen Aufsatz der Wissenschaftlerin aufmerksam. In dem Text erklärt sie, wie die Interessen Chinas und der USA im Nahen Osten kollidieren und wie die Führung in Peking versucht, den amerikanischen Einfluss zurückzudrängen. Eines der chinesischen Instrumente im Ringen der Supermächte ist Kali. So sieht es Angela Stanzel. Schon in den 80er Jahren unterstützte China das iranische Atomprogramm, sagt sie. Die US-Regierung dagegen verhängt nach der Islamischen Revolution 1979 und der Geiselnahme von 52 Diplomaten in der amerikanischen Botschaft in Teheran durch Ayatollah-treue Studenten Sanktionen gegen den Iran. Im Krieg ermöglichen die Vereinigten Staaten dem irakischen Diktator Saddam Hussein, dem Todfeind der iranischen Mullahs, mit Geheimdienstinformationen Luftschläge und Schlachten zu planen. Nach Ende des Krieges weiten die USA in den 90er Jahren ihre Sanktionen gegen Teheran aus. China jedoch liefert weiter wichtige Komponenten für das iranische Raketenprogramm. Instabilität im Nahen Osten ist der Regierung im Fernen Osten offenbar ganz recht. Als von 2002 an allerdings Schritt für Schritt ans Licht kommt, dass das Regime in Teheran heimlich an Atomwaffen arbeitet, ändert Peking seine offizielle Politik. Die Waffenexporte hätten daraufhin rapide abgenommen, sagt Stanzel, denn eine offene Unterstützung des iranischen Raketen- und Atomprogramms sei nicht mehr zu vereinbaren gewesen mit Chinas Bekenntnis zu internationalen Rüstungskontrollverträgen. Außerdem hätte die chinesische Führung damit Länder wie Israel, die Vereinigten Arabischen Emirate oder Saudi-Arabien irritiert, die Feinde des Iran in der Region, mit denen Peking beste Wirtschaftsbeziehungen unterhält. Nachdem sich der Iran weigert, sein Atomprogramm einzustellen, beschließt der UN-Sicherheitsrat 2006 weitreichende Sanktionen, mit Chinas Stimme. Doch im Gegensatz zu anderen Mitgliedern des Sicherheitsrats halten sich chinesische Firmen nicht ernsthaft an die Sanktionen. Während sich europäische Unternehmen vom iranischen Markt zurückziehen, steigen die chinesischen Exporte in das Land sprunghaft an. Vor allem Maschinen und Industriegüter werden aus China importiert. Von 2003 bis 2014 verneunfacht sich der chinesisch-iranische Handel. Auch Kali kann sein Graphit, seine Elektroden und Messinstrumente liefern. Ist das der Grund für Chinas Führung, Kali zu schützen, um den Handel mit dem Iran auszubauen? Im Laufe unserer Recherche haben wir viele mögliche Theorien gehört, warum der chinesische Geschäftsmann unantastbar ist. Dass er viel Geld hat, dass er sich gute Anwälte leisten kann, dass er hochrangige Kader schmiert, dass er seine Verbindungen als Nachfahre eines Armeehelden nutzt und ebenso seine Beziehungen als ehemaliger Beamter. Doch all die Theorien sind nur unter einer Voraussetzung plausibel. Dass Kali zwar vielleicht nicht im direkten Auftrag, aber doch im Interesse der chinesischen Regierung handelt. Als Akteur in einem gewaltigen Balanceakt, dessen Ziel es ist, die Beziehungen zu Teheran auszubauen, ohne gleichzeitig die anderen Länder im Nahen Osten allzu sehr zu provozieren. Zwei Maximen haben in den vergangenen Jahrzehnten die chinesische Außenpolitik geprägt. Erstens das Prinzip der territorialen Integrität und der Nichteinmischung. Im Fall des Iran bedeutet das, Peking darf sich nicht in die Streitigkeiten in der Region einmischen, sondern soll gute Beziehungen zu allen Ländern pflegen, um seinen Einfluss im Nahen Osten auszubauen. In Saudi-Arabien oder Israel gutiert man Pekings Entscheidung, den Iran zu sanktionieren. Dass aber ausgerechnet chinesische Unternehmen davon am meisten profitieren, hat mit der zweiten Grundüberzeugung der chinesischen Außenpolitik zu tun. Moral, Werte, Gesetze, Beziehungen, all das zählt nicht, sondern Geschäfte, Deals und krumme Abmachungen. Die Welt ist für Peking ein Bazar. Wenn irgendwo ein Diktator eine Autobahn in seinem Land wünscht, beginnen chinesische Bautrupps wenig später mit dem Teeren. Nachfragen zur Finanzierung, der Umwelt oder gar nach Menschenrechten stellt niemand. Vorausgesetzt, der Preis stimmt. Für die Schnellstraße gibt es im Gegenzug dann vielleicht die Schürfrechte für eine Kupfermine oder die Genehmigung, auf hunderten Quadratkilometern Soja für den chinesischen Markt anzubauen. In der Volksrepublik wird gerne von Win-Win-Möglichkeiten gesprochen, die es zu finden gilt. Wobei es eigentlich um Win-Win-Win geht. Denn die Führung in Peking schließt oft nur dann Vereinbarungen, wenn der Vorteil für China überwiegt. Im Nahen Osten geht es Peking dabei um Öl. Fast die Hälfte der Energieimporte stammt aus der Region und um Aufträge für chinesische Firmen. Vor 15 Jahren sind das vor allem Exportgeschäfte, wie Kali sie macht. Heute stehen Infrastrukturprojekte im Vordergrund. Die neue Seidenstraße heißt das Herzensprojekt von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping. Überall in der Welt sollen chinesische Unternehmen bauen. Es kursiert die Zahl von 1000 Milliarden Dollar, die China investieren will. Was in der Propaganda nach einem herzensguten Plan klingt, dient in Wahrheit dazu, die chinesische Wirtschaft zu sanieren. Das Wachstumsmodell der Volksrepublik ist nämlich schon vor Jahren an seine Grenzen gestoßen. Damit die Wirtschaftsleistung Jahr für Jahr steigt, investiert der Staat selbst in Straßen, neue Flughäfen und das dichte Schnellbahnnetz. Die Folge? Schulden über Schulden. Allein die Staatsbahn hat Verbindlichkeiten in Höhe von umgerechnet knapp 1 Billion Euro angehäuft. Durch die Seidenstraßeninitiative sollen weitere Märkte für chinesische Konzerne entstehen, natürlich auch im Iran. Wie diese Aufträge zustande kommen, ist meistens intransparent. Gut denkbar, dass die chinesischen Behörden sich bei einem Rüstungsgeschäft ahnungslos stellen, um einen viel größeren Seidenstraßendeal einzufädeln. Mit Beginn der UN-Sanktionen 2006 habe die chinesische Regierung ein doppeltes Spiel begonnen, sagt Angela Stanzel von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Auf internationaler Bühne stellt sich Peking gegen den Iran, um sich als verantwortungsvolle Weltmacht zu präsentieren. Hinter den Kulissen aber habe Peking weiterhin verdeckte militärische Unterstützung geleistet, durch Kali und seine staatlich tolerierten Exporte. Was vor 15 Jahren vor allem wirtschaftliche Gründe hatte, gewinnt zunehmend geopolitisch an Bedeutung. Stanzels Forschung zeigt, Peking hat ein strategisches Interesse an der Aufrüstung des Iran. Sie hat Regierungsdokumente ausgewertet und chinesische Außenpolitik-Experten befragt. In Peking gewinnen demnach Stimmen an Einfluss, die den Iran militärisch stärken wollen, um die USA im Nahen Osten beschäftigt zu halten. Qi Jinghong, Professor für internationale Beziehungen an der Zhenmin-Universität in Peking und einer der wichtigsten außenpolitischen Berater des Staatsrates, sagt zum Beispiel, Washingtons stärkeres Engagement im Nahen Osten kommt Peking zugute und verringert Washingtons Fähigkeit, China gezielt unter Druck zu setzen. Die Strategen in Peking machen folgende Gleichung auf. Ein stärkerer Iran erzeugt Unruhe im Nahen Osten und ein unruhiger Naher Osten bindet die Aufmerksamkeit der Vereinigten Staaten. Das wiederum bedeutet, dass die Amerikaner sich weniger auf Chinas Hinterhof konzentrieren können, den Indo-Pazifik. Oder anders formuliert, ein amerikanischer Flugzeugträger, der im Persischen Golf den Iran in Schach halten muss, ist ein Flugzeugträger weniger, der beispielsweise Taiwan im Falle einer chinesischen Invasion zu Hilfe kommen kann. China wolle deshalb alle Wege nutzen, um gegen die USA zu sticheln und sie abzulenken, sagt Stanzel. Die heimliche militärische Kooperation zwischen Peking und Teheran habe System. Kali sei zwar der prominenteste, aber bei weitem nicht der einzige derartige Fall. Auch andere Unternehmen, die nicht mit Kali in Verbindung stehen, wurden von den Vereinigten Staaten wegen Unterstützung des iranischen Raketenprogramms sanktioniert. Außerdem haben chinesische Firmen etliche Millionen in die Aluminium-, Kupfer- und Stahlindustrie des Iran investiert, also in Wirtschaftszweige, die für den Raketenbau von großer Bedeutung sind. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge hat eine Tochterfirma eines staatseigenen chinesischen Unternehmens eine Raffinerie mit aufgebaut, die von den iranischen Revolutionsgarden zur Produktion von Aluminiumpulver für das Raketenprogramm genutzt wurde. Die verdeckte militärische Zusammenarbeit umfasst offenbar auch eine Kooperation der Geheimdienste beider Länder. Denn als von 2010 an in China reihenweise amerikanische Agenten verschwinden und hingerichtet werden, decken gleichzeitig die Behörden in Teheran ein Spionagenetzwerk der Amerikaner in ihrem Land auf. Offenbar ist es dem iranischen Geheimdienst gelungen, in das Kommunikationssystem der CIA einzudringen, mit chinesischer Hilfe, wie amerikanische Beamte vermuten. Seit Xi Jinpings Amtsantritt als Parteichef 2012 ist Chinas Außenpolitik aggressiver und selbstbewusster geworden. Xi sieht sein Land auf Augenhöhe mit den USA, in einer Welt, in der es nur noch zwei Supermächte gibt. Das Ziel Pekings, sagt Angela Stanzel, sei es, die Vereinigten Staaten zu überholen, wirtschaftlich, aber auch militärisch. Dabei nimmt der Iran eine Schlüsselrolle ein, als der erbittertste Feind der USA in der erdölreichsten Region der Welt. Während sich China und die Vereinigten Staaten entfremden, nähern sich Teheran und Peking seit mehreren Jahren an. Trotz der Sanktionen des UN-Sicherheitsrats kauft China dort Rohöl ein und baut Eisenbahnstrecken. Mittlerweile arbeiten die Streitkräfte beider Länder auch offen zusammen. Sichtbar wird das erstmals 2016, als zwei chinesische Kriegsschiffe im Persischen Golf gemeinsam mit den iranischen Seestreitkräften eine Militärübung durchführten. Im selben Jahr übrigens, in dem Xi Jinping zu einem Staatsbesuch nach Teheran reist. In Peking sprechen die chinesischen Strategen von der Iran-Karte, wenn es um die Beziehungen zwischen Peking und Washington gehe, sagt Stanzel. Falls sich die Spannungen zwischen den beiden Supermächten weiter verschärfen sollten, falls es eines Tages tatsächlich zu einem offenen Konflikt kommen sollte, könnte China diese Karte ausspielen. Dann könnte Peking den Iran mühelos in seinen Reihen bringen und vielleicht sogar zum Bündnispartner erklären, wohl auch dank Kalis Vorarbeit. Kapitel 17. Es regnet Raketen. Wir sind unterwegs zum Münchner Flughafen. Diesmal nicht 2 Stunden vor Abflug wie sonst, sondern 4. Denn an diesem Nachmittag starten wir vom Pita-Terminal, wie es manche Vielflieger nennen. Pita steht in diesem Fall nicht für Fladenbrot, sondern für Pain in the Ass. Reisende sollten viel Zeit einplanen, denn die Sicherheitsmaßnahmen sind extrem. Der Grund ist die erste vereitelte Flugzeugentführung in Deutschland. 3 arabische Terroristen versuchten 1970 am Flughafen München-Riem eine Maschine der israelischen Fluggesellschaft El Al zu kapern. Der 32-jährige Passagier Ari Katzenstein warf sich auf eine Handgranate, bevor diese explodierte, und verhinderte ein noch größeres Blutbad. Er starb. 11 weitere Passagiere wurden verletzt. Auf dem 1992 eröffneten neuen Münchner Flughafen Franz Josef Strauß gibt es deswegen einen gesonderten Abfertigungsbereich für Flüge nach Israel. Der Weg zu Terminal F, wie es offiziell heißt, führt durch einen langen Tunnel. Wir passieren unzählige Automatiktüren unter den Augen von Polizisten mit Maschinengewehren und schusssicheren Westen. Auf der Galerie über der Gepäckaufgabe patrouillieren bewaffnete israelische Sicherheitsleute. Während wir warten, lesen wir auf dem Handy die jüngsten Meldungen aus Israel. Vor wenigen Tagen haben militante Palästinenser mehrere Raketen auf Wohngebiete gefeuert. Das israelische Militär attackierte daraufhin Posten der radikal-islamischen Hamas mit Kampfjets und Panzern. Seither herrscht Waffenruhe. Fragt sich nur, wie lange. Seit Jahrzehnten greift eine Seite die andere an. Mal radikale Palästinenser Israel, dann wieder das israelische Militär, Ziele im Gazastreifen oder dem Westjordanland. Schon länger sind wir mit der israelischen Botschaft in Berlin in Kontakt, mit dem israelischen Außenministerium, mit dem Verteidigungsministerium. Wir haben Israels Botschafter getroffen, seine Sprecherinnen und Sprecher, dazu Leute, die mutmaßlich für den israelischen Geheimdienst arbeiten. Israels Behörden sind in Sachen Öffentlichkeitsarbeit Profis. Sie sind verschwiegen, wenn es um die Aktivitäten des Mossad geht, etwa um die Morde an iranischen Wissenschaftlern, die dem Geheimdienst zugeschrieben werden. Wenn es aber um das Treiben feindlicher Länder oder Organisationen geht, zum Beispiel um den Iran, Syrien oder die Hamas, sind sie mitteilsam. Das israelische Militär hat schon seit 2009 einen eigenen Twitter-Kanal. In mittlerweile 7 Sprachen postet dort die PR-Abteilung der Streitkräfte Videos, Fotos und sogar Memes über gelungene Einsätze. Israels Botschaften organisieren derweil Hintergrundgespräche, in denen man viel erfährt, aus denen man aber wenig offiziell zitieren darf. Auch wir wurden bei früheren Recherchen schon zu solchen Treffen eingeladen. Bei einem dieser Gespräche hat uns ein Botschaftsmitarbeiter ein Dossier mit offenkundigen Geheimdienstinformationen hingelegt und augenzwinkernd den Raum verlassen. Wir glauben, dass wir in Israel beste Chancen haben, an weitere Informationen über Kali zu kommen. Denn der Mossad hat den chinesischen Geschäftsmann schon lange im Visier. Wie bereits erwähnt, waren die Israelis und die Briten vor etwa 20 Jahren die Ersten, die sich noch vor den Amerikanern in Peking über Kali beschwerten. Und schließlich war es ein Mossad-Chef, der die New Yorker Staatsanwälte um Robert Morgenthau überhaupt erst auf Kali ansetzte und ihnen entscheidende Hinweise gab. Von den amerikanischen Ermittlern wiederum fanden die Informationen dann ihren Weg zur CIA. Im Büro von Adam Kaufman, einem der damaligen Staatsanwälte, hängt noch heute eine Plakette des US-Geheimdienstes. Danke für die Hilfe im Fall Kali. Die Strategie scheint klar. Israels Geheimdienste stechen regelmäßig Informationen durch, wenn es ihnen nutzt. Und im Fall Kali dürfte es ihnen nutzen. Je mehr über ihn berichtet wird, je mehr er im Fokus der Weltöffentlichkeit steht, umso schwerer dürfte es ihm fallen, sich weiter zu verstecken und Geschäfte mit dem Iran zu tätigen. Wir steigen also ins Flugzeug mit ein paar Terminen im Kalender und einer vagen Hoffnung, wie oft bei solchen Recherchen. Denn eines haben wir im Laufe der Zeit gelernt. Wenn es um sensible Themen geht, hassen die meisten Gesprächspartner E-Mails und Anrufe, seien sie verschlüsselt oder nicht. Das gilt für Geheimdienstmitarbeiter, für Rechtsanwälte, Offiziere und auch für israelische Beamte. Persönliche Treffen sind der Schlüssel. Daher nun unser Trip nach Israel. Wenn wir erst einmal den entscheidenden Personen gegenüber sitzen, sollte das alles ein Selbstläufer werden. Hoffen wir. Von Tel Aviv geht es nach Norden, erst entlang an der Küste, dann hinein ins Landesinnere, vorbei an Nazareth und am See Genezareth. Die Straße verläuft zwischen hohen, dichten Laubbäumen. Während wir uns über Serpentinen in die Golanhöhen schlängeln, kreist ein Militärhubschrauber im Himmel. Bunker, Panzer und Panzerattrappen ziehen am Fenster vorbei, Minenwarnschilder und eine Ansammlung weißer Quader. Ein Übungsgelände für den Häuserkampf. Wir sollen am Fuß des Berges Hermonit warten. an einem Denkmal für gefallene Soldaten der 7. Panzerbrigade, die hier besonders viele Männer verlor. Verabredet sind wir mit einem Sprecher des israelischen Militärs, Jonathan Conricus. Als wir ankommen, steigt er sofort aus seinem Wagen. Er ist hochgewachsen, muskulös, hat einen festen Händedruck, wache Augen und ein breites Kinn. Ein Mann wie eine Actionfigur. Begleitet wird er von einem jungen PR-Spezialisten namens Ben Rosner, der einst für eine Agentur in New York Volkswagen im Dieselskandal zur Seite stand. Nun ist er bei den israelischen Streitkräften für die Betreuung ausländischer Journalisten zuständig und unterstützt Jonathan Conricus, das Sprachrohr des Militärs für das Ausland. Er wird immer dann vorgeschickt, wenn es heikel wird. Denn Conricus ist kampferfahren und weltgewandt. Seine Kindheit hat er in Schweden verbracht, später diente er in einer Brigade der israelischen Armee an der Grenze zum Gazastreifen. »Ich mag es, Dinge in die Luft zu jagen«, sagte Conricus einmal in einem Interview. Deshalb habe die Infanteriebrigade perfekt zu ihm gepasst. Diese bekämpft vor allem Terroristen der Hamas und beschäftigt zahlreiche Spezialisten zur Sprengung von Terrortunneln. Der Treffpunkt auf 1200 Metern Höhe war Conricus' Vorschlag. Er und seine Berater wissen um die Wirkung dieser Kulisse. Hier oben hat die israelische Armee vor Jahrzehnten einen Beobachtungsposten errichtet, eine Festung aus massiven Betonwänden mit Unterständen und Schützengräben. Und genau vor dieser Szenerie will Conricus mit uns über die Bedrohung durch iranische Raketen sprechen. Der Posten ist das Sinnbild eines Staates, der sich seit seiner Gründung gegen Angreifer wehren muss. Kleine, rostige Rohre ragen wie Schnorchel aus dem Boden. Sie deuten auf eine viel größere Bunkeranlage unter der Erde hin. Kabel liegen herum und Müll. Auf den ersten Blick scheint es, als hätten die Israelis den Posten längst aufgegeben. Und so soll es vermutlich auch wirken. Plötzlich taucht aus einem der Schützengräben ein Soldat in Tarnkleidung auf, dann ein zweiter, insgesamt ein halbes Dutzend Männer. Sie grüßen Conricus ehrfürchtig. Offenbar bekommen sie nicht so häufig Besuch aus dem Hauptquartier. Conricus führt uns eine Treppe hinauf auf eine betonierte Plattform mit Panoramablick. Im Westen senkt sich gerade die Sonne über den Golanhöhen. Sie taucht alles in rötlich-goldenes Licht. Im Norden erhebt sich eine mehr als 2800 Meter hohe Bergkette, während sich im Osten ein gigantisches, kaum besiedeltes Tal ausbreitet. Hier verlaufen auf engstem Raum gleich mehrere Jahrzehnte alte Konfliktlinien. Schon die Frage, auf wessen Staatsgebiet wir gerade stehen, ist umstritten. Für die Israelis ist klar, auf ihrem. Sie eroberten die Golanhöhen 1967 im Sechstagekrieg und annektierten sie 1981. Seitdem betont die syrische Regierung bei jeder Gelegenheit, sie wolle das Gebiet durch alle zur Verfügung stehenden Mittel zurückgewinnen. Auch für die Vereinten Nationen, die Europäische Union, Russland oder China gehören die Golanhöhen bis heute zu Syrien. Lediglich die US-Regierung unter Präsident Donald Trump hat das Felsplateau 2019 als israelisches Territorium anerkannt. Die UN, die EU und die Arabische Liga kritisieren diesen Schritt scharf. Das beeindruckende Bergmassiv im Norden ist ebenfalls hoch umstrittenes Gebiet. Dort erhebt sich der große Bruder des Hermonit, der Hermon. Den Südhang besetzte und annektierte Israel nach dem Sechstagekrieg gleichzeitig mit den Golanhöhen. Das Areal ist wegen seiner Höhe strategisch von großer Bedeutung. Die Israelis nennen es die Augen des Staates. Von dort aus beobachtet der Militärgeheimdienst Israels Feinde in Syrien und im Libanon, während gleich nebenan jeden Winter hunderttausende Touristen Israels einziges Wintersportgebiet nutzen. Den Gipfel und die Ostseite des Berges kontrolliert die syrische Armee. Der Westen und Norden des Massivs gehören zum Libanon. Von dort aus feuerte die Hisbollah in den vergangenen Jahren immer wieder Raketen auf Israel. Am Südhang des Hermon beginnt die Alpha-Linie, wie sie Jonathan Conricus nennt, die israelische Grenze, die durch einen 100 Kilometer langen Zaun gesichert ist, der bis Jordanien verläuft. Dahinter kann man die Bravo-Linie erahnen, die syrische Grenze. Seit 2014 ist es wieder ruhig, zumindest an der Oberfläche. Aber hier geschieht mehr, als das Auge sehen kann, sagt Conricus. Von hier aus horchen und spähen die Israelis nach Syrien und in den Libanon. Diese wiederum spionieren in die Gegenrichtung. Auf dem Berg im Südosten, der aussieht wie ein schlafender Elefant, betreiben die Syrer ihre wichtigste Abhöranlage. Die Syrer und die anderen, sagt Conricus, soll heißen die Iraner. Neben Russland Syriens wichtigste Verbündete. Conricus deutet auf die Bergkette im Norden. Was man dort sieht, ist wie ein Highway. Ein Schmuggelhighway für den Iran, sagt er. Meist fahren die Konvois im Westen des Landes los und passieren dann einen Checkpoint nach dem anderen. Vom Iran aus geht es durch den Irak, durch Syrien, über die Grenze in den Libanon. Manchmal starten die Fahrzeugkolonnen auch in Damaskus, mit Waren, die zuvor von iranischen Fluggesellschaften in die syrische Hauptstadt transportiert wurden. Die Ladung, ganze Raketen, Raketenteile und Maschinen für deren Herstellung. Mehr als 200 solche Konvois haben israelische Kampfflugzeuge in den vergangenen Jahren angegriffen. Die Raketen sind für den bewaffneten Arm der libanesischen Hisbollah bestimmt. Seit ihrer Gründung in den 80er Jahren verfolgt die Miliz vor allem ein Ziel: den Kampf gegen Israel. Schon jetzt habe die Hisbollah rund 120.000 Raketen in ihrem Arsenal, erzählt Conricus. Doch es handle sich fast ausschließlich um dumme oder statistische Raketen, wie er sie nennt. Sie funktionieren in etwa wie Silvesterraketen. Ihre Reichweite ist gering, und wenn sie einmal abgefeuert sind, besteht keine Möglichkeit mehr, ihre Flugbahn zu verändern. Diese Raketen sind potenziell tödlich, doch extrem ungenau, ähnlich wie die Geschosse der Hamas im Gazastreifen. Seit einigen Jahren aber versucht die Hisbollah über Teheran an größere und vor allem an hochpräzise Raketen zu kommen. Dass der Iran über solche Geschosse verfügt, demonstrierten Teherans Militärs am Vormittag des 8. September 2018 auf eindrucksvolle und brutale Weise. Damals kam im Nordirak, in einer Stadt namens Kuhe, die Führung einer Partei der iranischen Kurden zusammen, die aus dem Exil für die Unabhängigkeit der kurdischen Minderheit im Iran kämpft. Gleichzeitig stiegen in 220 Kilometern Entfernung im Nordosten des Iran mehrere Raketen auf. Um 10.45 Uhr schlugen 7 Raketen in das Hauptquartier der Partei ein. Das Gebäude wurde fast völlig zerstört und ein Großteil der Parteiführung getötet oder verletzt. Der Angriff versetzte Analysten in Washington und Tel Aviv in Aufruhr. Bei einer internationalen Konferenz zum Thema Raketenabwehr in London im Februar 2019 präsentierte der israelische Analyst Uzi Rubin eine Reihe von Satellitenbildern der Attacke. Rubin gilt als Vater des israelischen Raketenabwehrsystems und wird in seiner Heimat wie ein Held verehrt. Am Beispiel Kuhe zeigte Rubin seinen Kollegen aus Großbritannien, den USA und anderen verbündeten Ländern, dass die neue Generation iranischer Raketen mit Navigationssystemen für punktgenaue Präzision ausgestattet ist. Damit würden die zerstörerischen Effekte vervielfacht, warnte Rubin. Dass die Iraner an der Treffgenauigkeit ihrer Raketen arbeiten, ist lange bekannt. Doch dass sie derart präzise treffen, haben viele Experten nicht für möglich gehalten. Seit dem Angriff von Kuhe ist klar, iranische Raketen können ihre Sprengköpfe über hunderte Kilometer auf wenige Meter genau ins Ziel tragen. Dank Li Fangweis Hilfe. Denn nach Erkenntnissen der Amerikaner hat er Steuerungskomponenten für hunderte Raketen an den Iran geliefert. Schon 2013 stellte der israelische Militärgeheimdienst fest, dass der Iran die verbündete Hisbollah im Libanon mit Präzisionsraketen ausstatten will. Doch die Geschosse sind mehrere Meter lang. Die Gefahr, dass die Fahrzeuge entdeckt werden, ist groß. Viele Konvois kommen in Schwierigkeiten, wie Armeesprecher Conricus es ausdrückt. Soll heißen, der Militärgeheimdienst kann sie orten und israelische Kampfjets bombardieren die Fahrzeuge. Also veränderten die Hisbollah und der Iran ihre Strategie. Fortan versuchten sie, direkt im Libanon Präzisionsraketen herzustellen. Ab 2016 errichteten sie dafür Fabriken, unter anderem in der Hauptstadt Beirut. Statt großer Raketen schmuggeln sie Steuerungskomponenten in das Land. Aufrüstungspakete, die bereits existierende dumme Geschosse in Präzisionsraketen verwandeln. In solchen Paketen werden auch Gyroskope verbaut. Und die wiederum hat Karl Lee massenhaft an den Iran geliefert. Das israelische Verteidigungsministerium weiß, dass wir zu den mysteriösen Chinesen recherchieren. Seit Wochen sind wir deswegen in Kontakt mit den Sprechern des Militärs. Jetzt ist der entscheidende Moment gekommen. Jetzt könnte Conricus auspacken und uns erzählen, was Israel über Karl Lee weiß. Wir würden ihn damit nicht zitieren dürfen, das ist uns klar. Im Hintergrund, on background, werden solche Gespräche genannt. Und Israel ist ein Meister im Streuen von Informationen. Umso größer ist unsere Enttäuschung. Zu Karl Lee möchte Conricus nichts sagen. Wir bohren nach, erklären, was wir seinen Kollegen und Kolleginnen geschildert haben, dass wir schon seit Monaten zu Karl Lee recherchieren, neue Spuren haben und angesichts der Bedrohung Israels durch iranische Raketen hoffen, dass israelische Behörden uns mit ein paar Details hier und ein paar Antworten dort weiterhelfen können. Aber Conricus bleibt hart. Das ist eine sehr sensible Angelegenheit. Es geht um Geheimdiensterkenntnisse. Mehr will er nicht sagen. Was für ein Reinfall. Da haben wir diesen Trip nun wochenlang geplant, haben die israelische Botschaft, das israelische Außenministerium und gefühlt ein Dutzend Sprecher und Sprecherinnen umgarnt. Und dann das. Wir stehen auf den Golanhöhen und zu Karl Lee nichts. Wie viel Israel über die iranischen Beschaffungswege wisse, wolle er nicht offenlegen, erklärt Conricus. Was er einzig sagen könne, wir haben im Blick, wo sie ihre Teile kaufen und wer sie ihnen liefert. Jeder, der zur Bedrohung Israels beitrage, sei im Visier, egal wo er sich verstecke. Kapitel 18: Der Feuerring um Israel. Der Falke öffnet die Tür. Yaakov Amidror, ehemaliger General der israelischen Streitkräfte, bekannt für sein aufbrausendes Temperament und seine dezidierten Ansichten. Wir blicken in ein freundliches Gesicht mit weißem Vollbart. Amidror gilt als tief religiös. Er trägt Kippa und bittet uns herein in sein Häuschen etwas nördlich von Tel Aviv. Bei unserem Besuch in der israelischen Botschaft in Berlin hieß es, ein Gespräch mit ihm könnte sich lohnen. Also nehmen wir Platz in Yaakov Amidrors Wohnzimmer voller Antiquitäten. Amidror und Israels späterer Ministerpräsident Benjamin Netanyahu haben sich Ende der 60er Jahre kennengelernt, während ihrer gemeinsamen Zeit beim Militär. Dort wird Amidror zum Fallschirmjäger ausgebildet. Während des Sechstagekrieges kämpft er im Gazastreifen und auf den Golanhöhen. Danach macht er eine steile Karriere und bringt es bis zum Leiter der Analyseabteilung des Militärgeheimdienstes. Als Netanyahu ihn 2011 zu seinem Sicherheitsberater und zum Vorsitzenden des Nationalen Sicherheitsrates beruft, löst das in weiten Teilen von Israels politischer Linker einen Aufschrei aus. Seine Berufung sei gefährlich, warnen Amidrors Kritiker in einem Brief. In den Jahren zuvor wurde er nicht müde, Israels Abzug aus dem Gazastreifen 2005 als Fehler zu bezeichnen und einen erneuten Einmarsch in das Palästinensergebiet zu fordern. Außerdem machte er immer wieder mit Äußerungen Schlagzeilen, die ihm seine Kritiker nun vorhalten. Etwa, dass säkulare Juden nichts anderes seien als hebräisch sprechende Nichtjuden und dass einem Soldaten, der sich nicht traue, nach vorne zu stürmen, in den Kopf geschossen werden solle. In seiner Zeit als Sicherheitsberater ist Amidror Israels Kontaktmann nach Washington für die Verhandlungen über das iranische Atomprogramm. Und tatsächlich erfüllt er schon kurz nach seinem Amtsantritt die Befürchtungen seiner Kritiker, als er bei einer Versammlung von Israels Diplomaten einen Botschafter vor allen anderen zusammenstaucht, weil er meint, einen Hauch von Kritik an der Siedlungspolitik der Regierung vernommen zu haben. Israels Botschafter sollten gefälligst Israel repräsentieren oder kündigen und in die Politik gehen. Auch wenn es seltsam klingen mag, aber uns stimmt all das optimistisch. Bei seiner Vita muss Amidror mit dem Fall Karl Lee vertraut sein, und er dürfte mehr als ein Motiv haben, mit uns darüber zu sprechen. Wir wollen von ihm mehr über Israels Rolle in der Sache wissen. Wann wurden die Behörden erstmals auf Karl Lee aufmerksam? Wie genau kam es zum Entschluss, die Staatsanwälte in New York auf den chinesischen Geschäftsmann aufmerksam zu machen? Und weiß er vielleicht, welche aktuellen Erkenntnisse Israels Behörden zu Kalis Aktivitäten haben? Vor einem solchen Treffen kann man so etwas nicht fragen. Oder es wäre jedenfalls nicht sonderlich klug. Wenn man ein potenziell unangenehmes Thema vorher auf den Tisch legt, verringert man die Chancen, dass man überhaupt einen Termin bekommt. Unsere Taktik ist also, langsam zu unserem eigentlichen Thema hinzuleiten. Dann sitzt Amidror vor uns. Und sobald wir auf Teheran zu sprechen kommen, verfinstert sich seine Miene. Derzeit werde versucht, einen Feuerring um Israel zu ziehen, erklärt er uns. Wer dahinter stecke, sei eindeutig. Der Iran und nochmals der Iran. Und zwar über seine Verbündeten und Stellvertreterarmeen im gesamten Nahen Osten. Die Hisbollah im Libanon, an der Nordgrenze Israels, sei nichts anderes als Teherans langer Arm und werde mit den besten Waffensystemen ausgestattet. Gleichzeitig entstehe in Syrien eine mit Raketen aufgerüstete iranische Kriegsmaschine. Dazu kämen Milizen im Irak, die Houthi-Rebellen im Jemen, die Hamas und der islamische Dschihad im Gazastreifen. Sie alle würden vom Iran unterstützt und zum Teil auch kontrolliert. Sie seien Teil der iranischen Bemühungen, Israel einzukreisen für stetige Angriffe aus allen Himmelsrichtungen und womöglich den einen tödlichen Schlag. Das Feuer dieses Rings, wie ihn Amidror beschreibt, bestand bislang vor allem aus den bereits erwähnten dummen Raketen, die nicht sehr treffsicher sind. Solange davon nicht Hunderte gleichzeitig auf Israel abgefeuert würden, könne der Iron Dome sie abfangen, sagt Amidror, das Raketenabwehrsystem, das in den vergangenen Jahren vielen Israelis das Leben gerettet hat. Die Kosten dafür sind allerdings hoch. Schätzungen zufolge liegt der Preis für eine Abfangrakete zwischen 20.000 und 100.000 Dollar. Zehntausende Raketen abzufangen, ist Amidror zufolge schon allein wirtschaftlich unmöglich. Und damit nicht genug. Die Raketen der Iraner und ihrer Verbündeten werden laut Amidror immer präziser. Einige könnten mittlerweile auf wenige Meter genau ihre Ziele treffen. Für ein derart kleines Land wie Israel, in dem kritische Infrastruktur nicht vielfach vorhanden ist, kann das fatale Folgen haben. Ein präziser Raketenangriff auf die Kiria zum Beispiel, das Verteidigungsministerium samt Militärhauptquartier im Herzen Tel Avivs, könnte seinem Land einen schweren Schlag versetzen, sagt Amidror. Die Ziele für ihre Präzisionsraketen jedenfalls haben Israels Feinde bereits ausgewählt. Die Hisbollah zeigte schon einmal in einem YouTube-Video mit hebräischen Untertiteln und martialischer Musik Satellitenbilder mit genauen Koordinaten. Das Militärhauptquartier, mehrere Stützpunkte der Luftstreitkräfte, eine Ölraffinerie und Israels Atomreaktor in Dimona. In einem anderen Video aus dem Jahr 2016 erklärt Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah, der Libanon habe längst eine Atombombe. Es sei zwar keine Atombombe im eigentlichen Sinne, aber ein gezielter Raketenangriff auf einen Ammoniaktank im Hafen der nordisraelischen Stadt Haifa hätte denselben verheerenden Effekt wie ein atomarer Sprengkopf. General Amidror redet sich in seinem Wohnzimmer immer mehr in Rage. Er wurde nur einen Tag nach der israelischen Unabhängigkeitserklärung geboren. Sein ganzes Leben schon ist seine Heimat bedroht. Seit Jahren sehe die Welt tatenlos zu, wie der Iran immer bessere Raketen baue und sie an Israels Feinde verteile. Die Vereinten Nationen, die EU und auch Deutschland ließen es zu, sagt Amidror, dass die Hisbollah Raketen in libanesischen Wohnvierteln lagere und so die dortige Zivilbevölkerung in Gefahr bringe. Was aber werde passieren, wenn Israel sich selbst verteidige, diese Raketenlager zerstöre und dabei viele Libanesen ums Leben kämen? Natürlich werden die Europäer und die Vereinten Nationen dann Israel verurteilen, schimpft Amidror. Stellenweise wirkt es fast, als habe er nur darauf gewartet, dass deutsche Journalisten in sein Wohnzimmer kommen und er sich diese mal richtig zur Brust nehmen kann. Was habe Deutschland denn in seiner Zeit als Mitglied des UN-Sicherheitsrats dagegen unternommen? Plafft er uns an. Wie oft habe sich Deutschland eingemischt? Fragt eure Vertreter bei den Vereinten Nationen, fordert er uns auf und erhebt die Stimme. Nichts haben sie getan. Wir können den anderen nicht vertrauen, sagt Amidror. Israel müsse sein Schicksal selbst in die Hand nehmen. Deshalb waren die Gründer unseres Staates klug, als sie sagten, Israel muss sich selbst aus eigener Kraft verteidigen können. Jetzt, denken wir, haben wir den richtigen Moment erreicht, um zu Kali überzuleiten. Amidror ist gerade sehr klar, entschieden und direkt. Also lenken wir das Gespräch auf Kali und seine Rolle als Lieferant des Iran. Und an dieser Stelle wird unser Gegenüber plötzlich sehr einsilbig. Ausgerechnet über jenen Mann, den Israel erst ins Visier der amerikanischen Justiz brachte, will er nicht sprechen. Partout nicht. Wir sind überrascht und bald noch frustrierter als am Tag zuvor auf den Golanhöhen. Wir bohren, haken nach und versuchen es nach einer kurzen Pause mit ein paar unverfänglichen Fragen wieder. Doch Amidror bleibt bei seiner Linie. Mit einer insbesondere für den ehemaligen Leiter einer Geheimdienstanalyseabteilung eigenartigen Begründung. Er könne sich leider nicht gut an Namen erinnern. Es klingt wie eine Ausflucht. Wahrscheinlich ist es auch eine. Aber beweisen können wir das natürlich nicht. Es ist ein deprimierendes Gespräch. Und leider bleibt es nicht unser einziges dieser Art. In den darauffolgenden Tagen treffen wir in Bürogebäuden, in Cafés und Restaurants etliche hochrangige Geheimdienstmitarbeiter und Spionageexperten. Da ist zum Beispiel die ehemalige Leiterin der Analyseabteilung des Mossad, Sima Shaim. Sie war von 2003 bis 2007 auf diesem Posten, also genau in jener Zeit, als der Geheimdienst auf Kali aufmerksam geworden war, als die US-Regierung erstmals Sanktionen gegen ihn verhängte und die israelische Regierung in Peking intervenierte. Doch als wir sie auf Kali ansprechen, wirkt es, als würde sie zum ersten Mal von dem Chinesen hören. Oder Dal Inbar, einer der renommiertesten Raketenexperten des Landes, dem auch beste Verbindungen zum Mossad nachgesagt werden. Wir glauben, in seinem Gesicht ein süffisantes Lächeln zu erahnen, als wir Kali erwähnen. Als wir nachfragen, weicht er aus. Zumindest einige unserer Gesprächspartner lassen durchblicken, dass sie wissen, wen wir meinen. Ihre Reaktionen reichen von wissendem Nicken über hochgezogene Augenbrauen, wenn Kalis Name fällt, bis hin zu unflätigen Beschimpfungen des chinesischen Geschäftsmannes. Ein Bastard sei er, sagt uns ein früherer Mossad-Chef. Öffentlich aber will sich seltsamerweise keiner dazu äußern. Nicht das Verteidigungsministerium, nicht der Mossad, einfach niemand. So sehr wir auch nachbohren, so sehr wir drängen und betteln, nichts. Dabei sind Israels Behörden normalerweise weniger zurückhaltend, wenn es um den Iran geht. Der langjährige Ministerpräsident Benjamin Bibi Netanyahu etwa ließ keine Gelegenheit aus, um mit dem sprichwörtlichen Finger gen Teheran zu zeigen. 2012 zog er während einer Rede vor der UN-Vollversammlung eine cartoon-ähnliche Zeichnung mit den Umrissen einer Bombe hervor und markierte mit dickem Filzstift eine rote Linie, ab der Israel den Iran angreifen würde. Ein paar Jahre später wedelte er bei der Münchner Sicherheitskonferenz mit dem Teil einer angeblich abgeschossenen iranischen Drohne herum. Kritiker spotteten über seine Bibi-Show, aber kaum jemand zweifelte daran, dass er es ernst meinte. Im April 2018 berichtet er der Weltöffentlichkeit von einem neuen Coup. In einer der wohl gewagtesten Aktionen in der Geschichte des Mossad haben Agenten dem Iran sage und schreibe 55.000 Seiten Geheimdokumente entwendet. Israels Auslandsgeheimdienst hatte zuvor, wohl durch abgehörte Telefonate und mitgelesene E-Mails, erfahren, dass der Iran sämtliche Dokumente zu seinem Atomprogramm an einem zentralen Ort sammelt und so vor den Inspektoren der IAEA versteckt, die regelmäßig das Land besuchen. Angeblich wissen weniger als ein Dutzend Menschen, darunter der oberste Führer Ali Khamenei, von dem Versteck. Der Mossad spürte es dennoch auf. Und so dringen in den Morgenstunden des 31. Januar 2018 mehrere israelische Agenten auf das Gelände eines unscheinbaren Lagerhauses in einem Vorort von Teheran vor. Die Männer sind gut informiert. Offenbar hat ein Insider ihnen genau erklärt, was sie erwartet. 32 Tresore, gefüllt mit Dokumenten und CDs. Einige Safes tasten die israelischen Agenten nicht an. Andere, so rekonstruiert es später die New York Times, öffnen sie mit Hilfe von Brennlanzen, die sich innerhalb kurzer Zeit durch den Stahl fressen. Vor allem auf schwarze Ordner haben sie es offenbar abgesehen, das besonders heikle Material. Nach etwa 2 Stunden machen sich die Israelis mit einer halben Tonne Dokumenten und 163 CDs wieder davon. Ziel erreicht. Mission accomplished. Zurück in Israel übersetzen, analysieren und sezieren Spezialisten die Beute. Am 30. April 2018 tritt Benjamin Netanyahu vor die Presse, enthüllt zuerst ein Regal voller erbeuteter Ordner, dann eine Wand mit CDs. Iran lied. Der Iran hat gelogen, steht während seiner Ausführungen auf einer großen Leinwand hinter ihm zu lesen. Ihm zufolge belegen die gefundenen Dokumente, dass das Land seine Pläne, eine Atombombe zu bauen, nie aufgegeben hat. Anders als bislang bekannt, sei 2003 das iranische Atomprogramm nicht eingestellt worden, sondern lediglich verlangsamt und im Geheimen fortgesetzt. Eine treibende Kraft sei ein Mann namens Mohsen Fakhrizadeh. Vergessen Sie diesen Namen nicht, fordert der Ministerpräsident seine Zuhörer auf. Mit Hilfe von Experten aus Pakistan und anderswo plane Teheran eine solche Bombe. Die nötigen Bauteile seien beschafft und auch schon getestet worden. Das Ziel? 5 atomare Sprengköpfe zu bauen. So zerstörerisch wie die Hiroshima-Bombe, nur viel kleiner. Denn sie sollten in die Spitze einer Shahab-3-Rakete passen. An dieser Stelle macht Netanyahu eine kurze Pause. Und ich muss Sie wohl nicht daran erinnern, dass der Iran die Reichweiten seiner Raketen ständig erhöht. Die Shahab-3 fliege schon mindestens 1000 Kilometer. Die Raketen vom Typ Gardre 1H kämen immerhin 1650 Kilometer weit, die Gardre 1F sogar 1950 Kilometer. Er zeigt auf das Bild einer Shahab-3 und sagt, Sie können Riad erreichen. Dann deutet er auf eine Gardre 1H. Tel Aviv. Schließlich kommt er zu Gardre 1F, der Rakete mit dem weitesten Radius. Moskau. Und der Iran arbeite an Raketen, die noch viel weiter fliegen könnten. Nach allem, was wir wissen, dürfte genau jener Mann, dem wir nun schon seit vielen Monaten hinterher recherchieren, dabei eine wichtige Rolle spielen. Carl Lee. Es ist seltsam. Israels Behörden veröffentlichen geheimes Material. Netanyahu präsentiert es der Weltöffentlichkeit in PowerPoint-Präsentationen. Später dürfen es ausgewählte Journalisten sogar anschauen. Auch bei uns in München landen Dutzende Seiten davon, samt ungeschwärzten Namen iranischer Experten, Fotos von angeblichen Fertigungsstätten und Blaupausen. Über den Mann, der mit seinen Materiallieferungen den Bau der Raketen überhaupt erst ermöglicht, spricht in Israel jedoch niemand. Warum ist das so? Nach unserer Rückkehr telefonieren wir unsere Quellen ab, schicken ihnen Nachrichten, fragen sie nach ihrer Einschätzung. Und tatsächlich hören wir bald eine sehr plausible Theorie, warum in Israel niemand öffentlich über Kali spricht. Sie lautet, es liegt nicht nur daran, dass es sich um eine laufende Operation handelt, sondern vor allem daran, dass Israel es sich nicht mit China verscherzen will. Ja, nicht verscherzen kann.